Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Folge Uncommon Taste. Wie immer sind wir natürlich zu zweit hier, und zwar sind das immer noch Joe und Merlin. Einmal, ja, ich, Merlin, und natürlich auch Joe. Joe? Ja. Ausgezeichnet. Joe ist auch da, ich muss mich gerade nochmal kurz selbst versichern. Ja, Joe, wie geht's dir? Immer noch in Belgien, die letzte Belgien-Folge endlich. Letzte Belgien-Folge. Ich bereite mich mehr oder weniger schon darauf vor, wieder abzureisen. Also in einer Woche hat Deutschland mich wieder. Ah, und endlich. Meine Konsolen haben mich wieder, oder ja, meine Konsolen haben mich eine Woche später wieder, aber ich habe zumindest wieder Zugriff auf meine Xbox 360, sobald ich zu Hause bin. Das erleichtert mir mein Leben dann doch sehr. Bin momentan dabei, mich mehr oder weniger damit von Freunden zu verabschieden und so weiter, mich langsam wieder dran zu gewöhnen, dann Deutsch zu sprechen. es wird auch Zeit dann. Ja, aber ansonsten, ja, geht's mir eigentlich ganz gut hier. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz fantastisch. Ich bin mittlerweile wieder nicht mehr krank, nachdem ich dann zwischendurch doch mal wieder ein bisschen krank war und so. Aber es ist ja immer so hin und her, und es ist ja auch eh ein bisschen wärmer geworden jetzt hier mittlerweile in Deutschland, bei uns, zumindest bei uns hier im Süden. Ehrlich gesagt, gucke ich in die Wetterbericht, keine Ahnung, wie es im Norden aussieht, aber bei uns hier ist super. Und entsprechend bin ich auch sehr zufrieden und glücklich auf jeden Fall, muss ich sagen. Und vor allem, 11. Folge Uncommon Taste, ich bin auch heute mal wieder sehr heiß auf jeden Fall auf Aufnehmen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ist immerhin das 11. Jubiläum. Das 11. Jubiläum, genau. Ja, wie immer, heute gibt's wieder eine ganz normale Folge. Es gibt News plus Hauptthema. Dieses Mal fahren die News wieder relativ gering aus. Einfach weil, ehrlich gesagt, in den letzten zwei Wochen nichts Großes los war, außer zwei richtig große Sachen. Und genau diese zwei richtig großen Sachen werden wir jetzt auch zum Thema nehmen. Und Joe wird euch mal kurz erzählen, was genau das ist. Genau, also wie Merlin schon gesagt hat, die letzten zwei Wochen war nicht so viel los. Es gab viele kleine Sachen und zwei große Sachen, deswegen haben wir uns einfach gedacht, wir lassen einfach den ganzen kleinen Scheiß heute mal weg und konzentrieren uns einfach mal auf die großen Dinger. Und das erste, was wahrscheinlich mehr oder weniger jeder mitbekommen hat, der sich mit Videospielen beschäftigt, ist, dass THQ jetzt endgültig, ja, bankrott gegangen ist, nicht mehr existiert. Und die Frage war natürlich, was passiert mit den Studios oder den IPs, die THQ bis dahin gehört haben. Die wurden jetzt in einer Auktion an andere Studios oder Publisher oder andere Firmen versteigert. Was dabei rausgekommen ist, das wird Merlin euch gleich erzählen. Und die zweite News, die wir haben, ist, dass Sony vor zwei Tagen sämtliche Journalisten und die Videospielwelt zu einem PlayStation-Event, zu einem PlayStation-Meeting am 20. Februar in New York eingeladen hat. Was es damit auf sich hat, darüber werde ich euch dann nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal mit der vielleicht eher traurigen Nachricht an, nämlich THQ. Genau, ja, THQ, ja, wie du gerade schon gesagt hast, THQ ist jetzt endgültig hinüber irgendwie, es war absehbar absolut, gab dann immer nochmal wieder zwischendurch Gerüchte so den Januar über, dass es vielleicht doch einen großen Investor gibt, der die ganze Firma aufnimmt. Irgendwann war dann ziemlich klar, okay, das hat sich jetzt erledigt, THQ wird höchstwahrscheinlich zerschlagen quasi und in Einzelteilen versteigert, und genau das ist dann auch passiert. Die Versteigerung war vor wenigen Tagen, da wurden quasi ja sämtliche Properties irgendwie, die zu THQ gehören. Ich meine, THQ war ein Riesenladen. Sämtliche Properties wurden quasi angeboten, bis auf so ein paar Ausnahmen, bei denen es irgendwie noch Lizenzsachen zum Beispiel zu klären gab, wie zum Beispiel WWE, also das Wrestling-Spiel von denen. Das ist natürlich an Lizenzen gebunden, das war wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, entsprechend war nicht alles sofort irgendwie zum Verkaufen bereit, aber großteilig, und es wurde auch schon großteilig zugeschlagen. So der größte Käufer war wahrscheinlich Koch Media, die haben Volition gekauft und damit Saints Row. Und außerdem auch die Metro-Franchise. Metro wurde ja von 4Aims oder wird von 4A Games entwickelt. Und die gehörten nie offiziell zu THQ, also die hat THQ nur gepublished. Im Gegensatz zu Volition, die ja zu THQ-Property gehörten quasi. Ja, also bei Metro, denke ich, war das nicht so groß spektakulär, dass ich das ganz gut verkaufen würde. Ich meine, das ist ein fertiges Spiel, es gibt eine komplette Marketing-Kampagne. Der erste Teil war recht erfolgreich. Metro Last Light ist jetzt der Teil, der jetzt rauskommt. Von daher war es relativ absehbar. war, dass es gekauft werden würde. Genau wie Saints Row war auch eigentlich ziemlich erfolgreich, gerade der dritte Teil auch. Volition ist ein erfahrenes Entwicklerteam, also das war nicht so große Überraschung, glaube ich. Nächster in der Reihe quasi ist dann Sega, die haben Relic gekauft. Relic ist, glaube ich, so, also zumindest für mich persönlich so, das Interessanteste fast an der ganzen Sache gewesen, weil Relic halt, ja, die haben die ganzen Dawn of War-Spiele gemacht zum Beispiel. Gibt auch schon Gerüchte darüber, dass Sega die vielleicht mergen möchte mit Creative Assembly. Das sind die Leute, die hinter Total War stehen. Aktuell ist halt Total War Shogun 2. Und dass man da wahrscheinlich, oder dass man vielleicht halt die beiden Strategie-Experten quasi zusammenpackt in ein Studio. Relic, die halt mit Dawn of War-Franchise viel gemacht haben, und halt Creative Assembly, die Total War-Reihe gemacht haben. Definitiv sehr interessant, denke ich mal. Dann gibt's auch News zu Crytek, deutsches Unternehmen. Das werden, denke ich, alle kennen. Crytek, Crysis 1, Crysis 2, Far Cry, das erste. Der größte deutsche Videospielhersteller, würde ich behaupten, also Videospiel, ja, ne? Größte Videospielstudio in Deutschland. Fall. Ja, mit Abstand. Die haben Homefront gekauft und ganz aktuell haben sie sich jetzt auch, ja, sie haben quasi das Kernteam von Vigil übernommen. Das war nämlich so ein bisschen die Überraschung an der ganzen Sache, nämlich Vigil, falls es den Leuten nicht sagt, sind die Leute hinter Darksiders 1 und 2. Vigil und auch die Darksiders-Franchise, auf die wurde nicht geboten. Also die haben sie nicht verkauft. Was jetzt, glaube ich, für die meisten erstmal recht spektakulär war, weil ich meine, Darksiders, auch wenn das letzte sich nicht so wahnsinnig gut verkauft hat, das ist trotzdem irgendwie eine bekannte Franchise, mit der man garantiert was machen könnte. Niemand hat darauf geboten und Crytek ja, hat dann gesagt, okay, wir wollen Darksiders als Franchise auch nicht haben, wir wollen auch nicht ganz Vigil kaufen, aber wir eröffnen demnächst in Texas ein neues eigenes Studio, quasi eine Außenstelle in den USA, und dafür brauchen wir noch erfahrene Entwickler und haben das Kernteam, insgesamt 35 Entwickler, plus einen der Gründer von Vigil übernommen. Der wird auch der neue Head vom Austin Studio von Crytek, und entsprechend hat sich Crytek quasi einfach ein erfahrenes Entwicklerteam eingekauft, so ungefähr, das jetzt für sie in einem Studio arbeitet. Und entsprechend ist quasi damit Vigil jetzt auch erstmal raus, also Darksiders Franchise steht immer noch offen, Vigil existiert als Studio so nicht mehr, das heißt, kann auch nicht mehr verkauft werden. Und als letzter quasi noch als großer Käufer Ubisoft, die haben THQ Montreal gekauft. THQ Montreal ist eine ist ein Spieleentwickler von THQ selbst gewesen. Die haben das Studio gekauft und außerdem South Park. Was irgendwie, keine Ahnung, auch für ziemlich viel Geld weggegangen ist. Das fand ich irgendwie auch so. Ich meine, wie gesagt, ich bin irgendwie so der Einzige anscheinend, der sich für South Park nicht so richtig interessiert. Anscheinend wollen voll viele Leute das Spiel haben. Also mich interessiert South Park auch nicht, aber dieses Spiel South Park, das Stick of Truth, also wenn man sich so im Internet so ein bisschen umschaut, dann merkt man schon, dass viele Leute ziemlich heiß auf das Spiel sind. Also anscheinend schon. Ich meine, es sieht auch schon ganz lustig aus. Also ich bin jetzt kein South Park-Fan, aber ich glaube, wenn ich ein South Park-Fan wäre, dann, ja, ich meine, sieht halt aus wie spielbares South Park. Also, weiß nicht, wenn ich ein Fan wäre, fände ich es wahrscheinlich auch voll awesome. Ja, also ich meine, wollte sagen, wenn die ganzen South Park-Fans da draußen, klar, ne, wenn ihr euch jetzt mega auf das Spiel gefreut habt, so, dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, es ist untergekommen. Bei Ubisoft vor allem, ich meine, da kann ja irgendwie auch nicht mehr viel schief gehen. Ubisoft ist halt so einer der großen 3-4 Läden in der Videospielbranche. Entsprechend ist da jetzt wieder einiges an finanzieller Kraft dahinter. Ja, und das ist quasi da untergegangen, und insgesamt wurden so knapp 100 Millionen eingenommen mit den ganzen Sachen. Es gab halt ein paar größere Dinge. Jetzt rein vom Geldvolumen her war halt, wie gesagt, der größte Käufer Koch Media. Die haben am meisten bezahlt, die größten Sachen gekauft. Und damit ist THQ jetzt quasi zu, sagen wir mal, 70% schon aufgelöst. Also ein paar Sachen sind jetzt noch in der Schwebe. Zum Beispiel Darksiders als Franchise ist noch nicht klar, was damit passiert. Wie gesagt, das WWE, das interessiert wahrscheinlich hier zulande niemanden, aber das Wrestling-Ding ist in den USA richtig. Ich meine, dass das Take-Two das jetzt kriegt. Wenn ich das, ja, es war als erstes. Ich glaube, als erstes gab es die Alien, jetzt soll es, glaube ich, Take-Two sein. Genau, also jetzt gibt es konkrete Gerüchte, ja, was heißt konkrete Gerüchte? Es gibt keine konkreten Informationen, aber Gerüchte, und demnach ist es Take-Two, die da am meisten. Also ich denke, das macht auch am meisten Sinn, weil EA natürlich eine große Sportsreihe hat und Take-Two mit seiner 2K-Sportsreihe natürlich auch sehr stark im Sportbereich tätig ist, also Topspin oder NBA 2K sind ja auch ganz große Marken. Also da macht es schon Sinn, wenn das entweder bei 2K oder bei EA dann sein neues Zuhause findet. Ja, auf jeden Fall. Grundlegend hat das alles recht viel Sinn gemacht. Also, ne, auch die ganzen großen Sachen, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Volition mit Saints Row oder Relic, es war eigentlich klar, dass die weggehen. Also es gab genug Interessenten, es gab genug Leute, die am Anfang gleich gesagt haben, wir sind an einzelnen Properties interessiert. Was interessant zum Beispiel da ist, ist, dass man konnte ja in der offiziellen PDF zu der Auktion ja auch sehen, wer am zweitmeisten geboten hat, dass ja Ubisoft ja auch Volition haben wollte. Aber die haben nur 17 Millionen weniger geboten als Koch Media. Ich wollte gerade sagen, aber Koch Media hat halt auch echt viel bezahlt für Volition. Inklusive Saints Row dann halt, also inklusive der Franchise. Die haben halt gleich das ganze Studio übernommen, was ja auch Sinn macht. Ubi wollte ja auch Metro haben, da haben sie auch, glaube ich, um 1 Million das Höchstgebot verfehlt. Also ja. Also Metro, wie gesagt, ich glaube, Metro war so eigentlich der sicherste Dealer in der ganzen Aktion. Wie gesagt, Metro, das Spiel Last Light ist fertig. Du kaufst kein ganzes Entwicklerstudio damit, sondern nur die Franchise. Marketingkampagne steht schon, also die Marketingkampagne läuft auch schon für Metro, Last Light. Das heißt, vom Prinzip her ist das ein sicherer Deal. Du kaufst dir die Franchise und du musst nicht mehr groß was dafür tun. Das Spiel ist jetzt schon dabei, quasi sich zu verkaufen. Ob es jetzt sich gut verkauft oder nicht, muss man halt abwarten, aber in dem Sinne, ne, wann hast du mal die Möglichkeit, quasi dann komplette Franchise inklusive eines fertigen Titels zu kaufen, der jetzt auch schon demnächst auf den Markt kommt. Das ist halt so, glaube ich, die sicherste Investition an dem ganzen Ding gewesen. Ja. Ich denke, was die meisten Spieler überrascht hat, ist, also vor allem, was die Spieler überrascht hat, ist halt, dass Darksiders niemand haben wollte. Ich meine, klar, Darksiders war von den Verkaufszahlen her jetzt nicht gerade der größte Hit, aber ich denke, jeder, der es gespielt hat, der hat eigentlich auch immer gesagt, dass es ganz gute Spiele sind. Jetzt vielleicht keinen absoluten Kracher, aber auf jeden Fall gute Spiele, die man auf jeden Fall spielen kann. Dementsprechend, ja, fanden es viele schon schade, dass sich niemand Darksiders geholt hat. Also die Kommentare, die ich dann gelesen habe, waren dann so, ja, das zeigt nur, wie erbärmlich teilweise unsere Spielebranche mittlerweile ist. Jetzt nicht, dass ich damit zustimme, aber die Enttäuschung war bei manchen Leuten schon groß. Ey, kann ich auch verstehen. Ich glaube, es gab dann auch im Nachhinein so Gerüchte darüber, also selbst die meisten industrienahen Magazine oder sowas, ne? Also selbst wenn du die ganzen Newsseiten dir angeguckt hast, auch die meisten Redakteure oder Leute, die sich halt, ne, die Teil der Videospielindustrie sind, waren super überrascht, dass das nicht weggegangen ist. Vor allem, weil es gerüchteweise tatsächlich kein Gebot gab. Kann auch gut sein, dass es einfach in der PDF nicht aufgetaucht ist, weil es eben nicht verkauft wurde. Aber es gab wohl gerüchteweise tatsächlich keine Gebote, obwohl es Leute gab, die von Anfang an gesagt haben, sie wären grundlegend daran interessiert, aber nur für den richtigen Preis. Man kann jetzt also, es war von Anfang an auch klar, es wird eine zweite Auktionsrunde geben. Kann natürlich auch sein, dass die meisten einfach erstmal abgewartet haben, gesagt haben, okay, wir wollen es theoretisch schon haben, aber nur für den richtigen Preis und wir gucken jetzt mal, was in der ersten Runde passiert. Ich habe keine Ahnung, aber ich fand es auf jeden Fall auch verrückt. Also ich habe auch gedacht, meine Güte, vor allem, weil jetzt, ne, das jetzt auch nicht so war, dass man quasi, also Vigil ist auch ein erfahrenes Spielstudio und definitiv ist auch da wieder so, das Spiel ist nicht gefloppt wegen mangelnder Qualität. Also auch das, ne, weder an Vigil noch am Darksiders, dass irgendjemand interessiert war, fand ich auch ziemlich krass eigentlich so. Immer gut, die Vigil-Leute sind jetzt ja die sind untergekommen, also von daher. Ist das auch in Ordnung? Ja, es gab auch so einen offiziellen Tweet von dem THQ-Chef, der gesagt hat, ne, vielen Dank an Crytek, dass sie halt die Entwickler übernehmen, dass die Leute auf jeden Fall irgendwie nicht arbeitslos sind. Von daher, ne, ist das ja auch ganz nett so, aber trotzdem, keine Ahnung. Ich meine, andererseits, klar, macht auch Sinn, dass Crytek zum Beispiel jetzt nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, auch die Darksiders-Franchise zu kaufen. Die hätten ja auch einfach Vigil übernehmen können. Das wäre jetzt garantiert nicht viel teurer gewesen quasi, aber so war es dann halt so, ne, sie machen eigene Studie auf, sie können mit dem, was Vigil bislang gemacht hat, nicht so wahnsinnig viel anfangen, würden lieber eigene Projekte haben, an denen sie arbeiten. Ist ja auch immer so eine Sache, ne, vom Prinzip her, wenn du Darksiders kaufst, die Franchise, dann werden die meisten Fans auch davon ausgehen, dass du das fortführst, ja. Und wenn du es nicht tust, dann bist du ein bisschen der Boomer, ne? Wenn du halt quasi sagst, du übernimmst Vigil und die Franchise und sagst, wir werden aber nie wieder ein Spiel in der Franchise machen, so, dann kannst du dir, glaube ich, auch recht schnell mit ein paar Fans verscherzen. Von daher ist es wahrscheinlich so der sichere Weg gewesen, zu sagen, okay, wir wollen nur die Leute haben und jetzt Darksiders Franchise oder das Studio an sich wollen wir gar nicht haben. Aber ja, ich fand's auch irgendwie spektakulär. Ja, keine Ahnung, also ich find's eigentlich ganz interessant, hauptsächlich aus dem Grund, dass es einfach so für mich zumindest das erste Mal ist, dass ich halt bewusst so einen Prozess mitkriege irgendwie so. Oder wird, glaube ich, den meisten so gehen, ne? Ja. Ich meine, es passiert natürlich auch nicht so wahnsinnig oft und meistens passiert es auch eigentlich nicht, dass ein Unternehmen komplett zerschlagen wird. Oft gibt es dann eher jemanden, der im letzten Moment einschreitet und sagt, ne, wir übernehmen das oder einen Großteil des Unternehmens. Dass man tatsächlich wirklich einzelne Studios und Franchises verkauft, das habe ich so noch nie erlebt und fand es auch echt krass zu sehen, ne, wie viel ist so eine Franchise wert. Ja, also einfach auch mal zu gucken, ne, die geben 22 Millionen irgendwie für gewisse Franchises oder Studios aus, einfach nur mal zu gucken, was das quasi so, ne, auch bedeutet für so ein Unternehmen und was es auch bedeutet, irgendwie wie viel sowas kosten kann. Andererseits, so. wenn man sich die Preise vergleicht vergleicht mit Transfersummen für Fußballspiele, kommt mir das dann noch irgendwie ein bisschen wenig vor, wenn man sich dann überlegt, wie groß die Industrie ja eigentlich ist. Tja, also schau dir mal an, was wir für Verkaufszahlen haben, was da die Umsätze sind, wie viel so eine Franchise. Ich meine, hallo, damals Zynga wurde damals für 250 Millionen gekauft von und jetzt von haben wir halt nur 100 EA. Millionen zusammenkriegen. Also 100 Millionen klingt erstmal viel, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt in so einer Relation zu den Summen, die in der Videospielindustrie momentan fließen, ist 100 Millionen relativ wenig. Also es waren immer noch Schnäppchen, absolut. Also die Leute, die dann für 22 Millionen eine große Franchise gekauft haben, haben sich im Nachhinein garantiert sehr gefreut, weil, also teuer war das jetzt in dem Sinne nicht. Aber ja, du hast natürlich ja schon recht, normalerweise, wenn irgendwas schließt, dann ist es irgendwie ein kleines Studio oder halt ein Entwicklerstudio, aber nicht so ein großes Ding wie THQ, das gleichzeitig Publisher und eigene Studios hat. Das wäre halt gut, man soll THQ jetzt nicht größer machen, als sie waren, aber das wäre jetzt schon etwas von der Größenordnung, weiß nicht, wenn Sega jetzt zum Beispiel. Ja, Sega ist, glaube ich, gut vergleichbar. Ich meine, klar, Sega hat nochmal so ein anderes Standing in der Industrie, weil es halt, ne, Sega ist. Wobei Sega natürlich aber auch klar, schon größer war früher als jetzt, aber... Ja, viel größer. Aber das ist halt so die Sache. Ich meine, genau wie, ne, vorhin haben wir ja schon mal ganz kurz drüber geredet, hast schon als Beispiel Atari gesagt. Das ist ja so ähnlich quasi, aber Atari ist halt nicht ganz verschwunden. Also Atari war dann halt, die waren mehr oder minder pleite, dann wurden sie von irgendjemandem aufgekauft und wurden zu einem wesentlich kleineren Teil quasi gemacht, als sie vorher waren. Ich habe es einfach noch nie so erlebt, dass halt sowas Großes wie THQ, wie du schon gesagt hast, ne, nicht nur ein Publisher oder ein Spieleentwicklerstudio, sondern wirklich ein großer Publisher mit vielen Entwicklerstudios unter sich, dass der komplett sich auflöst. Also der Name THQ wird vermutlich nicht weiter existieren. Und wenn, dann wirklich in komplett anderer Form. Und das finde ich halt echt krass so, ne? Also das ist tatsächlich einfach sich ein kompletter Laden, der so Großes auflöst und die ganzen Einzelteile einfach wirklich so, ne, wie auf dem Flohmarkt, ja, quasi so irgendwie mit so einem kleinen Stand so, und dann eBay. Das haben wir anzubieten. Ja, genau. Und dann kommen halt Leute vorbei und sagen, hier, ach komm, ich gebe dir 20 Millionen für Saints Row, dann nehme ich das mit nach Hause. Ja gut, hier, nehmen sie mit. Also das fand ich auch schon krass irgendwie, ja. Und also wie gesagt, also mir kamen auch die Summen verhältnismäßig klein vor. Ich hätte auch gedacht, wow, irgendwie hätte das schon... Hätte ich mir vorgestellt, dass da quasi mehr bei rumkommt, definitiv. Ja, weiß ich auch nicht, was kann man da sonst so groß zu sagen? Traurig auf jeden Fall das Ganze. Ja. Ich bin persönlich kein Riesenkonsument von THQ-Sachen gewesen, also außer Relic zum Beispiel. Aber sowas wie Homefront oder Saints Row habe ich alles nie gespielt. Ja, keine Ahnung. Nicht so, ja, wahnsinnig viele interessante Sachen für mich. Selbst Metro habe ich nicht gespielt, obwohl ich daran vielleicht irgendwann nochmal interessiert wäre, aber habe ich auch nicht gezockt. Ich habe eigentlich auch relativ wenig mit THQ am Hut gehabt, aber ja, trotzdem. Man kannte sie auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch ein paar Spiele gespielt, die sie gepublished haben. Da war es natürlich dann so, ja, keine Ahnung. Man sieht halt das THQ-Zeichen, aber mehr dann Logo, auch wieder nicht. Ja. Richtig, ja. Ja, ich würde es jetzt auch nicht so sehen. Also, wenn jetzt manche meinen, das ist jetzt irgendwie so ein Zeichen dafür, dass immer mehr Studios oder immer mehr Publisher jetzt finanzielle Probleme kriegen, das glaube ich eigentlich auch eher nicht. Ich glaube, das war eher auch eher ein THQ-spezifisches Problem. Also, wenn du dir die anderen anschaust, die sind alle recht gesund und... Ja, vor allem, es gab ja auch im Nachhinein recht viele Informationen darüber, was bei THQ letztendlich gelaufen ist. Da hat man auch ganz klar gesehen, da gab es durchaus Missmanagement. Da gab es auch durchaus so eine kleinen Skandale und so. Also da lief auch vieles einfach nicht so, wie es hätte laufen sollen im normalen Unternehmen. So. Also das war nicht alles unverschuldet, was da passiert ist. Von daher, denke ich, kann man das schon als Einzelfall betrachten. So würde ich jetzt definitiv auch so sehen. Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur PlayStation 4 und beziehungsweise zu Sony und dem, was die so zu sagen hatten jetzt mit ihrem großen Event. Erzähl genau, mal. Also vor zwei Wochen, in der letzten Folge haben wir schon wieder über Gerüchte zur Next Gen so ein bisschen gesprochen, auch darüber gesprochen, dass Sony und Microsoft wahrscheinlich schon vor der E3, vielleicht auf der GDC im März schon ihre Konsole vorstellen. Und überraschenderweise hat Sony jetzt anscheinend ja die Schlacht für eröffnet erklärt und vorgestern einen Teaser veröffentlicht. 45 Sekunden, man sieht nicht wirklich viel, man sieht die vier Tasten der PlayStation, also Rechteck, Kreis, X und Dreieck, und laden da auf ein PlayStation-Meeting am 20. Februar New York ein, unter dem Motto See the Future. So, wer jetzt errät, was sie da wahrscheinlich zeigen, dem... Ja, ich denke, jedem von uns ist klar, dass da eigentlich nur die PlayStation 4 gemeint sein kann. Also so ein PlayStation-Meeting findet auch nicht jedes Jahr statt. Das letzte Mal, dass ein PlayStation-Meeting stattgefunden hat, war vor zwei Jahren und da haben sie die PlayStation Vita gezeigt. Außerdem ist schon durchgesickert. Die großen Videospielmagazine haben alle schon gesagt, Sony hat sie alle offiziell nach New York eingeladen. Und wenn Sony alle Journalisten wäre oder die, sag ich mal, wichtigsten Videospiel-Presse-Mitglieder extra nach New York einlädt, dann werden sie da nicht einfach nur irgendwelche Spiele oder, keine Ahnung, irgendwas Unwichtiges zeigen. Also auch das Motto sagt eigentlich schon alles, die PlayStation 4 wird definitiv, so lege ich mich jetzt mal fest, am 20.02. vorgestellt. Das PlayStation-Meeting wird um 6 Uhr abends Ortszeit beginnen, das ist mitteleuropäische Zeit Mitternacht. Das heißt, es ist zwar Mittwoch, aber ich denke, einige von euch Interessierte werden sich mit Sicherheit um Mitternacht dann vor den PC setzen und den Livestream, den es mit ziemlicher Sicherheit geben wird, verfolgen, inklusive mir. Wir können gespannt sein. Ich denke, sie werden vor allem Hardware zeigen. Ich denke nicht, dass sie groß Software zeigen werden. Das werden sie für die E3 aufbewahren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, man wird sehen, wie die Konsole aussieht. Vielleicht auch schon den Controller, vielleicht Tech-Demos, Spezifikationen und so weiter. Kann man dann auf jeden Fall sehen, ob sich einige Gerüchte bewahrheiten oder nicht. Es gab nämlich auch natürlich die letzten zwei Wochen wieder einige Gerüchte, die natürlich durch diese Ankündigung jetzt nur noch angefeuert wurden. Ich habe jetzt mal ein paar interessantere zusammengefasst, und zwar gab es Gerüchte, dass der neue Controller doch noch wie ein DualShock aussehen wird, der aber ein paar Neuerungen haben wird. Und zwar soll da, wo mal die Start- und die Select-Taste war, ein kleines Touchpad sein. Das Touchpad soll die gleiche Technologie haben wie das Touchpad, das auf der Rückseite von der Vita benutzt wird. Und es soll einen sogenannten Share-Knopf geben. Mit diesem Share-Knopf soll es möglich sein, in einem Spiel Screenshots zu machen oder auch kurze Videoausschnitte mitzuschneiden und sie dann übers PSN hochzuladen. Dabei soll die Performance des Spiels nicht beeinflusst werden, also es soll einfach mehr Möglichkeiten für Spieler geben, auch Spielerlebnisse direkt mit anderen Spielern zu teilen. Was ich auch noch ganz interessant fand, war das Gerücht, dass es vielleicht theoretisch möglich sein kann, seinen Account an seinen Controller zu binden. Das wäre in dem Sinne interessant, dass man dann einfach seinen Account auf dem Controller hat. Wenn man dann zum Kumpel geht und dort vielleicht lokalen Koop-Spiel spielen wird, dann muss man nicht extra noch seinen eigenen Account runterladen, sondern hat den einfach immer auf seinem Controller dabei. Das ist die Frage, ob das jetzt wirklich wahr ist, aber an sich ein recht interessantes Gerücht. Anderes Gerücht natürlich noch der mögliche Release-Termin. Also das britische Magazin Edge hat gemeint, dass sie wissen, dass die Sony plant, die PS4 in Japan und in Nordamerika pünktlich zum Weihnachtsgeschäft dieses Ende des Jahres zu veröffentlichen. Europa wegen ein paar Distributions- und Logistikproblemen wahrscheinlich wie bei der PS3 erst ein paar Monate später, wahrscheinlich erst im Frühjahr 2014. Ich denke, bei den Release-Terminen, ja, kommen mir eigentlich recht realistisch vor. Ja, also ich finde, bei den Release-Terminen sind Gerüchte immer so ein bisschen... Also theoretisch bräuchten die nicht ansatzweise eine Quelle, um sowas zu behaupten, weil jeder von uns sich ungefähr genau dasselbe gedacht hat, so weißt du. Also, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist, dass sie es vor dem Weihnachtsgeschäft machen, zumindest für die beiden großen Märkte, keine Ahnung, kann niemand jetzt sagen, das klingt irgendwie unsinnig oder so. Das war jetzt eigentlich so die Zusammenfassung der wichtigsten Gerüchte. Ich denke, mehr werden wir dann in knapp 2,5 Wochen erfahren. Ja, also es gab noch einige Gerüchte zu den Specs direkt, was das angeht, aber die lassen wir jetzt erstmal weg. Vom Prinzip her wahrscheinlich, wenn es am 20. Februar schon soweit ist, brauchen wir uns jetzt nicht hier drüber spekulieren, was vermutlich in dem Ding drinsteckt. Grob wissen wir das eh und dann wahrscheinlich werden wir es am 20. Februar dann konkret wissen und dann kann man sich das jetzt schenken, irgendwie noch ein paar Gerüchte auszupacken. Genau, also mich interessiert es auch gar nicht genau, welches Modell von Kern oder wie viele Kerne da jetzt genau drin sind. Eigentlich sind ein paar praktikable Sachen viel mehr, die mich interessieren. Zum Beispiel, wie sieht's aus mit Abwärtskompatibilität? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie möglich sein wird, weil sie voraussichtlich nicht auf dem Cell-Chip widersetzen werden. Das wird wahrscheinlich schwierig, dann die PS3-Technologie ohne einen gescheiten Emulator irgendwie reinzubringen. Ja, stimmt. Regionalsperre. Bei Sony bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass sie keine reinbauen, im Gegensatz zu Nintendo. Aber man weiß ja nie, ob das nicht wieder so eine Art Backlash geben wird. Ich hoffe einfach mal, dass sie wieder region-free sein wird. Aber das sind halt zum Beispiel so praktikable Sachen, die mich vor allem jetzt als Consolero mehr interessieren, als jetzt genau, was jetzt genau für eine Technik drin ist. Es soll einfach... Ja. Also vor allem war es natürlich noch was anderes als damals bei der Wii U. Bei der Wii U waren die Specs wesentlich interessanter. Ja. Zum einen, weil man gar nicht wusste, wie high-end wird das Ding jetzt. Und zum anderen, weil man natürlich auch da noch sehr gespannt drauf war, wie der Vergleich zu aktueller Konsole ist und zum aktuellen PC und vielleicht zur nächsten Generation. Bei PS4 und Xbox 27, wie immer als Arbeitstitel, wissen wir ja sowieso schon ungefähr grob, in welche Richtung das geht. Es gab ja auch schon vorher Gerüchte darüber, wie viele Mehrkernprozessoren da drin sein werden. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass es eben keinen eigenen gesonderten Grafikchip gibt, sondern einen von AMD, der in beiden, also zumindest wird in beiden von AMD verbaut und solche Sachen. Das ist alles schon relativ bekannt und deswegen auch nicht mehr so interessant, ja. Und da ist dann, glaube ich, auch echt so die Peripherie beziehungsweise so Details wesentlich interessanter. Und ganz ehrlich, das Spannendste fand ich wirklich eigentlich diese ganze Controller-Sache. Also ich persönlich bin ja kein Konsolenspieler, von daher, sind das ja alles nur so Gimmicks für mich, die für mich einfach nur so rein von der Idee her interessant sind, aber ich fand die Idee einfach ziemlich cool, dass man wirklich einfach sagt, der Controller ist ein bisschen so deine personalisierte Konsole in dem Sinne, als dass du, wenn du zu einem Kumpel gehst, hast du einfach deinen Controller mit einem Rucksack, der ja verhältnismäßig winzig ist. Und den packst du einfach aus, stellst ihn an und kannst dann ohne größere Probleme mit deinem Account dich auf der Konsole deines Kumpels einloggen, mit ihm lokales Koop spielen. Was natürlich noch nicht ansatzweise angedeutet wurde, aber wenn man das Ganze jetzt mal realistisch nachdenkt, dann halte ich es auch für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, mit einem gewissen internen Speicher, der wahrscheinlich so wahnsinnig groß wird, aber ganz ehrlich, so ein kleiner Flash-Speicher ist ja winzig, kannst du ohne Probleme dann noch mit drin verbauen, dass man sagt, dass es vielleicht sogar die Möglichkeit geben wird, Safe-Games mitzunehmen, wie auf einer kleinen tragbare Memory Card quasi. Das finde ich noch mega spannend auf jeden Fall. Mhm. Was jetzt, wie gesagt, noch in keinem Gerücht aufgetaucht ist, das ist jetzt nur quasi, ne, also wir denken mal laut nach. Aber ich finde es nicht so mega unrealistisch, wenn ich mir quasi jetzt dieses Gerücht darüber anhöre, das ich auch nicht sehr unrealistisch finde, dass man quasi diese Touchpad-Technologie noch mit reinpackt und eben halt dieses, den Benutzer-Account halt eben an den Controller bin ich, an die PlayStation. Das finde ich echt spannend. Also ich finde, da könnte noch einiges bei rumkommen irgendwie so. Das wäre jetzt so für mich das Interessanteste. Ich denke, was auch noch interessant zu beobachten sein wird, ist, inwiefern Sony an eine Verbindung zwischen PS4 und Vita gedacht hat. Also ob sie die Vita in das PS4-System integrieren. Ich glaube, das ist auch etwas, wo es eigentlich noch relativ wenig Gerüchte gab, aber wo ich mir auch mal gespannt bin, was Sony sich da hat einfallen lassen, beziehungsweise nicht hat einfallen lassen. Aber wie gesagt, wir können jetzt viel darüber spekulieren. Ich denke, in 18 Tagen ist es auf jeden Fall schon mal so weit, dass wir dann auf jeden Fall weniger spekulieren müssen, sondern schon über handfeste Sachen reden können. Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin auf jeden Fall selbst schon, muss sagen, als ich den Teaser gesehen habe, so um 3 Uhr nachts, nachdem ich nach Hause gekommen bin, war ich schon wieder ein bisschen gehypt. So, ich glaube, jetzt geht's bald los. Also was ich fand's halt krass, für mich war das einfach mega überraschend. Ich meine, es war halt so zum einen ein Event, das gerade mal einen Monat, ist ja nicht mal einen Monat entfernt gewesen, als es rausgekommen ist, der Teaser. Das passiert relativ selten in der Videospielindustrie, dass du irgendwann mal für etwas geteased wird, das demnächst auch tatsächlich rauskommt und nicht 3 Jahre vorher irgendwie einen Teaser-Trailer für ein Spiel siehst, dass du, ne, über das du das nächste halbe Jahr nichts hören wirst. Und zum anderen, weil es ja so der Startschuss ist, ich meine, am Anfang war es halt so, Microsoft sagt an, sie werden wahrscheinlich vor der E3 noch was Eigenes machen oder, ne, so die Gerüchte darüber gab's. Dann wurde darüber spekuliert, was macht Sony eigentlich, und dann ging es so hin und her und, ne, kommt das noch dieses Jahr raus, vielleicht kommt die PlayStation 4 sogar erst nächstes Jahr, und dann bam, zack, am 20. Februar werden wir konkrete Sachen sagen. So. Also das war schon ein cooler Move auf jeden Fall, muss ich sagen. Selbst ich fand das relativ spannend dann in dem Moment. Wie gesagt, mir kann es ja egal sein, was dabei rauskommt, aber na, nicht komplett ich fand es trotzdem ganz spannend. Nee, nicht komplett egal, aber ich fand es auf jeden Fall, für mich ist es nicht so wahnsinnig interessant, und selbst ich fand es ziemlich cool. Als ich dann gesehen habe, habe ich gedacht, wow, eigentlich ganz geil. So, dann ist jetzt nur noch ein Monat und dann weiß man die ersten konkreten Sachen so. Das finde ich dann schon spannend auf jeden Fall. Wir müssen uns einfach gemeinsam hinsetzen und einfach mal zuschauen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema, nachdem wir die beiden größeren News-Stories so ungefähr abgehakt haben für diesen Monat. Das Hauptthema ist entsprechend der beiden News-Stories, die wir nur hatten, auch losgelöst wieder von News-Stories, wie wir das ja regelmäßig mal haben, wenn es halt eben nichts Konkretes oder Interessantes gibt. In den 2 Wochen Pause, dann suchen wir uns unser eigenes Hauptthema, über das wir sprechen wollen. Und ein Stück weit hängt das trotzdem mit aktuellen Sachen zusammen, zumindest so der Initialgeber war eine aktuelle Sache, aber so grundlegend ist das eigentlich ein recht freies Thema, das sich auch schon durch die ganze Geschichte der Videospiele zieht, quasi. Und zwar wollen wir heute über etwas reden, das zwar integraler Bestandteil der Spiele ist, sowohl vor dem Release als auch im eigentlichen Spiel an sich, aber trotzdem eben nicht Teil des Spiels ist, wie zum Beispiel Gameplay oder Spielegrafik. Und zwar wollen wir reden über zum einen Cinematic Trailer, aber auch über Rendersequenzen. Also über die Teile eines Spiels, die einem hauptsächlich was über die Story vermitteln, die aber nicht in Spielegrafik dargestellt sind und auch nicht in dem Sinne groß viel mit Gameplay zu tun haben. Aufhänger dafür war so ein bisschen, dass jetzt letztens ein Trailer zu Elder Scrolls Online rausgekommen ist, und kurz davor gab es die Opening Cinematic für Heart of the Swarm, also das Herz des Schwarms, das neue Add-on für StarCraft 2. Und das Interessante war daran, dass ich die beiden Back-to-Back gesehen habe. Ich habe also den einen gesehen, direkt danach den anderen angeklickt und habe festgestellt, was für Welten es dazwischen gibt. Also ich als jemand, der Elder Scrolls Fan ist und auch nicht besonders gehypt auf Elder Scrolls Online, habe den Trailer zu Elder Scrolls Online gesehen, diesen Alliance-Trailer, und habe gedacht, wow, das sind ja mega unspektakulär und echt nicht so, ganz coole Kampfszenen, nichts wirklich Spannendes. Hab danach Heart of the Swarm gesehen. Ich hab StarCraft 2 noch nicht gespielt, hab auch kein großes Interesse daran, das zu tun. Hab gedacht, wow, war das eine geile Rendersequenz. Und das hat so ein bisschen gezeigt, für mich zumindest, aber auch insgesamt, wie viel Einfluss so ein Trailer auf uns hat, auf die Wahrnehmung eines Spiels, obwohl er uns ja letztendlich nichts über das Spiel wirklich verrät, außer Story-Details, und wie viel Unterschied es auch macht, wenn man gute Rendersequenzen in seinem Spiel hat. Es gibt natürlich Spiele, die Spielegrafik haben, die gut genug ist, um auch ohne Probleme in Spielegrafik die Szenen zu zeigen. Aber es gibt auch noch so klassische Entwickler wie zum Beispiel Blizzard, die die meisten seiner Story-relevanten Sachen immer in Zwischensequenzen zeigt und diese Zwischensequenzen eigentlich auch immer gerendert sind. Und ich weiß nicht, also das kann einen großen Unterschied machen, richtig gute, gerenderte Sequenzen in seinem Spiel zu haben. Und entsprechend wollen wir da heute einfach mal ein bisschen drüber reden. einfach sagen, wie viel Unterschied macht es oder beziehungsweise was machen Trailer im Hype für ein Spiel aus und dann auch letztendlich quasi vom Trailer übergehen ins eigentliche Spiel, dann weiß, welchen Unterschied machen Rendersequenzen, was für einen Einfluss haben die auf die Spielerfahrung, auf das Spielerlebnis. Und entsprechend würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, und zwar würde ich sagen, wir reden erstmal über Trailer. Das macht natürlich am meisten Sinn. Ich glaube, dass so ein Trailer einfach echt einen riesen Unterschied macht. Ich meine, das ist jetzt quasi nicht die große Einsicht, das werden wir alle wissen, aber ich finde es halt vor allem bemerkenswert, weil, wie gesagt, Trailer eigentlich so gut wie nie, solange sie nicht Gameplay-Trailer sind, also wir reden jetzt nicht über Gameplay-Trailer, wir reden jetzt über Cinematics, und die sagen einem ja vom Prinzip her nichts über das Spiel. Im Normalfall verraten sie nicht wahnsinnig viel über die Story, die zeigen meistens nur so Setting oder Hintergrund. Sie haben nie irgendwas mit Spielegrafik zu tun und sie zeigen auch eigentlich nie Gameplay, logischerweise, weil es halt Rendersequenz ist, da sieht es immer cooler aus, als letztendlich im Spiel sein wird. Und trotzdem kann ein einziger Trailer dafür sorgen, dass man ohne Ende gehypt ist. Und als gutes Beispiel, denke ich, kann man gleich als erstes mal, wir werden noch über andere konkrete Beispiele bei Trailern reden, aber als erstes würde ich jetzt anführen, das neue Tomb Raider. Ja. Keiner hatte das wirklich auf dem Radar. Dieser Trailer kommt raus, der einem ja eigentlich nichts darüber verrät. Der gibt ja nur das Setting vor, wie Tomb Raider aussehen wird. Und die ganze Welt möchte plötzlich ein neues Tomb Raider haben, obwohl vorher keiner gesagt hätte, oh Gott, ich vermisse Tomb Raider. Und das war so ein riesiger Impact irgendwie. Also ich weiß, auch damals bei mir so war. Ich meine, ich bin ein riesiger Tomb Raider-Fan. Ich habe diesen Trailer gesehen und hatte Tomb Raider schon lange nicht mehr auf dem Schirm. Habe auch Underworld, diese ganzen neueren Teile, die alle wieder ganz gut waren, nicht gespielt. Hab das plötzlich gehabt, diesen Trailer gesehen, und hatte plötzlich richtig Bock auf Tomb Raider und gesagt, wow, das sieht richtig geil aus. Obwohl ich keine Ahnung hatte letztendlich, was das Spiel werden wird. Aber trotzdem war ich schon in dem Moment richtig gehypt für das Spiel. So, ich nehme an, dir wird es ja eh nicht gegangen. Ja, du meinst den Trailer, wo man Lara Croft auf dem Schiff sieht, wie das Schiff dann Schiffbruch erleidet. Und der Reveal-Trailer quasi, genau. Ja, der war auf jeden Fall krass. Also ich sehe das ähnlich. Also es gibt viele Spiele, die dich dann auch vielleicht, sage ich jetzt mal, wo du von vornherein schon das Gefühl hast, die interessieren sich vielleicht nicht so sehr, aber wo du dann denkst, wow, der Trailer ist ja so cool. Also da nenne ich jetzt einfach mal den E3 2011 Trailer von Assassin's Creed Revelations. Also ja, weil halt jedes Jahr kommt ein Assassin's Creed raus, aber dieser Trailer mit der Musik im Hintergrund, wie sich Ezio schon ein bisschen älter durch die Soldaten metzelt und so weiter, also die Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird. Und du weißt ganz genau, das wird nicht so im Spiel aussehen, aber es erzeugt schon, wie soll ich das erklären? Also ich glaube, was so ein Cinematic-Trailer erreichen kann, ist das Setting, in dem es spielt, noch viel, jetzt nicht glaubhaft zu machen, aber viel epischer zu gestalten, als du es in Spielegrafik kannst. Also viel greifbarer, glaube ich auch. Also weil es halt, ich meine, logischerweise, so ein Spiel ist auch sehr emotional, aber sind wir ganz ehrlich, gerade Assassin's Creed ist jetzt kein emotionaler Höhepunkt, ist auch noch nicht mal Mass Effect 2, weißt du, wo du so sehr an den Charakteren hängst. Aber wenn du diesen Trailer siehst, so, dann bist du da so drin, also gerade der Assassin's Creed Trailer ist auch echt ein gutes Beispiel, so, alle kennen die Assassin's Creed Trailer, die waren immer gut, die waren alle gut. Aber gerade dieser Revelations Trailer war auch wieder sowas, wo jemand wie ich, der diese Franchise wieder so ein bisschen ad acta gelegt hatte, so ein Stück weit, und nicht mehr so wahnsinnig interessiert dran war, plötzlich gesagt habe, wow, was für ein ultra geiler Trailer war denn das? Den habe ich mir 2-3 Mal angeguckt und fand immer jedes Mal wieder aufs Neue gut. Die Musik, die Kampfszene, wie das Ganze getimed war, das Ende und so, richtig, richtig geil. Also ich glaube auch, also Trailer machen einfach einen riesigen Unterschied, wenn es darum geht, jemanden auch in die Spielwelt reinzuziehen. Ich meine, das war ja bei Tomb Raider letztendlich nichts anderes. Du hattest ja keine Ahnung, was es für ein Spiel wird. Wo du halt auch Blizzard erwähnt hast, bei RTS ist natürlich noch, spielt das noch eine viel größere Rolle, weil ich meine, ja, wenn du halt StarCraft spielst, du siehst halt immer diese von oben Ansicht, ich sag jetzt mal, nicht gerade die beste Grafik von Einheiten, die du halt von oben hier hin und her bewegst, aber wenn du halt dir den Trailer anschaust von Horde of the Swarm, dann merkst du halt, stell dir vor, du bist wirklich einer dieser Soldaten da im Bildschirm, dann sieht das wie ganz für dich so aus und nicht so von oben herab, sondern das sind halt Soldaten, die halt gegen riesige Viecher kämpfen. Also so ein Hydralisk sieht halt im Spiel auf der Gamewelt halt nicht so, sag ich mal, furchterregend aus, wie wenn du den halt im Render-Trailer siehst oder die Ultralisken oder was sie auch immer da rumgeschickt haben. Oder in meinem Horde of the Swarm-Trailer sieht man ja auch, wie ein Battlecruiser abstürzt. Ja. Ich meine, da sieht man auch erstmal, wie groß so ein Ding eigentlich ist. Ja, schon auf jeden Fall. Ey, das stimmt auch natürlich, klar. RTS ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, weil beim RTS selten wirklich die Story im Vordergrund steht und du selten so ein emotionales Investment in einzelne Charaktere hast. Ich meine, klar, Warcraft 3 hat so ein bisschen diesen Heldencharakter. Ja, Starcraft ja auch, mit Kerrigan und Rainer. Ja, auf jeden Fall. Also bei Star, aber ja, genau. Also Warcraft 3 hat den Heldencharakter quasi so wieder so richtig salonfähig gemacht, ne? In einem RTS, dass du einen Heldencharakter hast. Das hatten danach die meisten RTS fast. Es gab dann auch so spezielle Fälle, wie zum Beispiel von Relic auch, wo wir vorhin gerade über sie geredet haben, Dawn of War 2, wo du ja nur Squads spielst, nur Heldencharaktere mit einzelnen Soldaten. Die hatten das quasi wieder so, ne, die haben das so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, so ein Heldencharakter, und danach war das auch wieder ein bisschen cooler, sodass du da schon mehr, größeres soziales Investment hast. Aber trotzdem macht das echt einfach so einen riesen Unterschied, so einen Trailer zu sehen, der dich auch emotional in das Spiel investiert, was das Spiel an sich vielleicht alleine gar nicht könnte. Und natürlich, klar, das war die Intro-Sequenz, die Render-Sequenz, aber gerade auch Kerrigan. Ich meine, jeder, der halt StarCraft 1 gespielt hat, kennt Kerrigan. Das ist nicht so, dass es irgendwie, ich wette mit dir, auf keiner Liste der coolsten Spielecharaktere würde irgendwo jemals Kerrigan auftauchen, bei niemandem. Und du guckst diesen Trailer an und denkst so, wow, weißt du, also plötzlich ist Kerrigan trotzdem wieder ultra cool und auch cooler als manch anderer. Und das einfach nur, weil sie halt in diesem Trailer da so auftaucht. Also, das ist halt echt irgendwie so ein ja, einfach so ein Marketing-Tool, glaube ich, dass viele irgendwie, ja, schon richtig nutzen, das auch, glaube ich, einen riesen Unterschied machen kann. Aber, und das ist jetzt so die negative Seite, um mal ein Negativbeispiel zu nennen, das dich auch echt in die Irre führen kann. Gutes Beispiel, Dead Island. Dieser Trailer, der wurde ich, ne, wir haben ja auch, werden wir nachher nochmal verlinken, falls ihr das noch nicht kennt, sowieso sehr sehenswert. Game Trailers hat mal eine Top 100 gemacht, der Top 100 besten Game Trailer aller Zeiten. Was wirklich sehr, sehr spannend war und cool, kann man drüber streiten, wie jetzt die einzelnen Platzierungen sind, aber es lohnt sich einfach mal, sich alle Trailer anzugucken, weil die wirklich gut sind. Da war Dead Island ziemlich hoch platziert sogar. Ziemlich zu Recht, ich glaube Platz 4 oder 5 ja, oder so. Also er war auf jeden Fall unter den Top 10 definitiv. Ich glaube, es war Platz 5, ja, es war Platz 5. Und das auch völlig zu Recht, weil es ein richtig geiler Trailer war. Aber sind wir ganz ehrlich, das Spiel hat nicht ansatzweise delivered, was da suggeriert wurde. So. Also alles, was man im Trailer gesehen hat, hatte ja auch nichts mit der Story zu tun in dem Sinne. Das war ja ein exemplarisches Beispiel für das, was da passiert ist. Aber das war ja nicht so, dass du diese Charaktere da wieder gesehen hast oder so, oder dieses Mädchen. Das war so ein Spiel, das ultra Hype erfahren hat durch den geilen Trailer und letztendlich auf ganzer Linie quasi enttäuscht hat, wenn man vom Trailer ausgegangen ist. Das heißt natürlich auch ein Stück weit Augenwischerei, und ich finde deswegen wollten wir das auch mal so ein bisschen in den Fokus rücken. Trailer sind halt Trailer, und gerade Cinematic Trailer sagen dir, wie schon gesagt, halt nichts über das eigentliche Spiel eigentlich aus so. Sie zeigen dir oft was von der Story, aber sie zeigen dir halt sonst nichts von dem Spiel. Und deswegen ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, der Hype quasi. Ja, ne? Also vor allem, um mal wieder auf meine Lieblingsreihe, wie Final Fantasy zu kommen. Ich meine, es gibt halt ein paar Studios, die wissen halt genau, wie sie Render-Sequenzen in Trailern einsetzen müssen, um sie wirklich also episch zu machen. Also ich denke, jeder von euch, der schon mal ein Final Fantasy Opening gesehen hat, weiß, was für einen Impact die haben. Also sowohl das Opening von Final Fantasy 8, selbst das von Final Fantasy 10 war mega Hammer. Also einfach die Inszenierung von bestimmten Sachen, also von Kampfszenen oder von Action-Sequenzen, also auch der Render-Trailer der erste von Versus 13 hat unfassbar Bock auf mehr gemacht. Und ich glaube, ist auch mit der Grund dafür gewesen, warum das Spiel dann sogar fast mehr gehypt wurde als 13, das zwar ebenfalls einen guten Reveal-Trailer hatte, aber bei weitem nicht so einen epischen wie Versus 13. Und da denke ich mir halt einfach, wie soll ich sagen, ich glaube einfach, wenn du das wirklich gut hinkriegst, also nicht nur was Fanservice angeht, sondern wirklich eine gewisse Scale oder Epicness. Natürlich ist es sehr subjektiv zu beschreiben, was für ein episch ist oder was nicht, aber wenn du da den Nerv des Zuschauers triffst, dann denkst du dir einfach, ich will dieses Spiel einfach haben. Ich meine, wenn der Trailer so gut aussieht, dann muss das Spiel ja fast eigentlich gut sein. Was halt leider nicht immer so ist, aber ja. Ja, das ist halt genau die Gefahr, ja. Aber ich kann das auf jeden Fall verstehen. Gerade Versus 13 war auch so ein Ding. Ich meine, das hatte ich ja gar nicht auf dem Radar, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Du hast mir dann ja die ganzen Trailer geschickt und ich habe mir auch angeguckt, was quasi so im Laufe der Jahre quasi dazu an Informationen zu haben war. Hab mir alle Trailer angeguckt. Und der erste Trailer hat mich auch schon so ein bisschen beeindruckt, so weißt du. Also es sah einfach mega, mega cool aus. Auch selbst für Final Fantasy Standards. Ich meine, Final Fantasy ist halt over the top. Ja. So, und das wird auch immer so bleiben. Und der Trailer hat auch gerade dadurch bestochen, dass er irgendwie over the top gleichzeitig war, aber auch irgendwie auch nicht. Also er hatte irgendwie ein viel greifbareren Realismus, hatte ich auch das Gefühl, irgendwie als so manch anderer Final Fantasy Trailer und als manch anderes Final Fantasy Spiel auch. Es war einfach, also der Trailer war einfach wirklich von vorne bis hinten gut, kann man sagen. Ohne dass ich jetzt irgendwie Experte bin und sagen kann, das lag da und da und da dran. Wenn du merkst, Musik, Pacing und das Gezeigte stimmen einfach überein. Du hast genug Action, genug emotionales Investment, um quasi wirklich alles abzudecken, dann funktioniert so ein Trailer einfach. Und deswegen würde ich auch sagen, so ein Trailer ist auch einfach eine sehr, sehr große Kunst. Also du musst ja wirklich im Idealfall alles drin haben. Nehmen wir zum Beispiel Dead Island. Das super ruhige Lied, diesen krassen Kontrast zu den Szenen, die du dann gesehen hast, diese Geschichte dieser kleinen Familie, die dich emotional reinzieht, gleichzeitig aber diese Kämpfe mit den Zombies. Es war genau alles das, das Pacing, dieses ganz langsame, dass es rückwärts abgelaufen ist und so. Das hat dich einfach so reingezogen. Das hat einfach einen super Eindruck hinterlassen. Du hast den Trailer gesehen und hast direkt danach gedacht, wow, wie krass muss dieses Spiel werden, so. Richtig. Und das ist halt, ist halt Fluch und Segen, ja. So, ne? Also es ist halt die Gefahr, sich super in sowas zu verrennen, wie zum Beispiel bei Dead Island. Und gleichzeitig kann es halt ein Spiel zurecht irgendwie hypen. Für das, was es letztendlich irgendwie liefern wird. Keine Ahnung, wie zum Beispiel sowas wie Warcraft 3. Oder ich erinnere mich auch an den ersten World of Warcraft-Trailer. Also ich meine, gut, ich war natürlich sowieso schon gehypt auch damals. Ich kann das jetzt nicht aus einem objektiven Blickwinkel betrachten. Aber ich weiß auch, dass der mich völlig weggeblasen hat. Ich meine, klar, Rendersequenz und Blizzard ist halt, ne, wissen wir alle, die sind berühmt für ihre Rendersequenzen. Und Warcraft 3 ist auch so ein gutes Beispiel, wo diese Rendersequenzen die Hälfte des Spiels ausgemacht haben. Und das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen in den zweiten Teil halt, Rendersequenzen. Was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass so eine richtig gut gemachte Rendersequenz tatsächlich die grafische Qualität des Spiels heben kann, obwohl es nichts mit der Spielegrafik zu tun hat. Warcraft 3 zum Beispiel hatte eine sehr stimmungsvolle Grafik, aber sah ja nun beileibe nicht wirklich wahnsinnig gut aus, auch für die damalige Zeit. Aber diese Rendersequenzen waren so ultra geil, dass du trotzdem immer das Gefühl hast, das Spiel hat geile Grafik, weil die ganzen wichtigen Story-Szenen hast du halt eben in Rendersequenzen gesehen. Und die sahen ultra geil aus. Das heißt also, das, was du grafisch in Storytelling von dem Spiel erlebt hast, hatte ultra geile Grafik. Und ich glaube, das kann echt einen riesen Unterschied machen, irgendwie so für die Wahrnehmung von so einem Spiel. Selbst heutzutage noch, wo du halt Spielegrafik hast, die da auch mithalten kann zum Teil. Zu zwei Punkten, also auch noch ein anderes Beispiel von mir, wo ein Spiel mich wirklich geschafft hat, nach dem Cinematic-Trailer wirklich super zu hypen, war Onimusha 3. Der Trailer, der war 6 Minuten lang, also super lange Rendersequenz, wo man einfach sieht, wie Samanosuke allein so ein mega Trägerviech eindringt, sich da durchmetzelt in bester Ninja-Manier, dann noch gegen zwei richtig heftige Leibwächter kämpft, dann noch gegen den Oberboss und alles in so guter Kampfchoreografie. Also wer Final Fantasy VII Advent Children gesehen hat, weiß ungefähr, was er da zu sehen bekommt. Also es hätte fast ein Ausschnitt aus dem Film sein können, so gut waren die Action-Sequenzen. Und ich meine, wenn du halt einen Action-Spieler mit anwerben willst, da gab's echt nichts Besseres. Natürlich kannst du mit Samanosuke nicht solche geilen Moves machen wie in der Rennesequenz. Aber allein die Art und Weise, wie er sich da durchmetzelt, wie er da wirklich gegen ebenbürtige Gegner kämpft, da denkst du einfach, boah, dieses Spiel ist so episch, ich muss jetzt sofort in die Rolle von diesem Typ rein und mich durch diese Leute schnetzeln. Also das ging dann fast gar nicht anders. Also ich weiß nicht, diese Sequenz ist mittlerweile auch schon ewig alt, Onimusha 3 auf der PlayStation 2, aber ich glaube, ist immer noch bis einer der besten Cinematic-Sequenzen, die ich bis heute so im Kopf habe. Und was du jetzt gerade so erwähnt hast, also ich glaube, Rendersequenzen im Spiel, du hast recht, Rendersequenzen vermitteln uns irgendwie das Gefühl, dass die Grafik irgendwie doch besser ist, als sie ist. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das Gefühl habe, mittlerweile ist die Relevanz von Rendersequenzen, auch wenn wir immer noch schöner finden als in Spielegrafik, aber ich glaube, heutzutage haben viele Entwickler nicht mehr so die Notwendigkeit, dieses Mittel zu verwenden. Also wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Uncharted 3 seine Story-Zwischensequenzen in Spielgrafik rüberbringt, natürlich würde es in Render wahrscheinlich nochmal einen Tick besser aussehen, aber wenn man es schafft, es in Spielegrafik zu lassen, also da kommen wir auf dieses Thema zu sprechen, eine Rendersequenz holt dich so ein bisschen aus dieser Spielwelt wieder raus, weil du einfach das Gefühl hast, das sind jetzt zwei verschiedene Arten von der Darstellung. Aber in dem Moment, wenn es dir gelingt, schon in Spielegrafik realistisch oder überzeugend eine Storysequenz darzustellen, brauchst du das eigentlich nicht mehr. In der Vergangenheit war natürlich eine Rendersequenz noch sehr viel wichtiger. Da muss ich jetzt auch wieder auf die Final Fantasy Teile zurückgreifen. Ich meine, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen sagen wir ein paar bedeutende Story-Sequenzen, sowohl in Final Fantasy VII oder in Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, ja. Bahamut gegen Alexander oder sowas. Richtig wichtige Szenen. Wenn du die in der Spielegrafik von damals gezeigt hättest. Das hätte niemand wirklich gedacht. Das hätte nicht funktioniert, dafür waren die Szenen, die es dann auch in Rendersequenzen gab, viel zu wichtig. Jedes Mal, wenn eine Rendersequenz war, wusstest du, die brauchen die Rendersequenzen, um das eindrücklich zu machen. Also wenn zum Beispiel Odin aus dem Himmel beschworen wird und das ganze Dorf Klera mit einem Schlag kaputt macht, das sieht in der Rendersequenz einfach fantastisch episch aus. Und ich glaube, in Spielegrafik wäre das halt so, komische Pixel-Explosion und so weiter, das sieht halt bei weitem nicht so gut aus. Deswegen glaube ich, dass die Notwendigkeit von früher, so eine Rendersequenz in richtig wichtigen Story-Sequenzen einzusetzen, sehr dazu beiträgt, dass die Immersion trotzdem erhalten bleibt. Auch wenn die Spielgrafik anders ist, hast du das Gefühl, das macht jetzt mehr Sinn, das so zu sehen als anders. Ja, da hast du natürlich recht, das ist natürlich dieser Übergang und das ist auch ein relativ wichtiger Punkt, das stimmt auch, dass man zum Teil ist es auch genug Leute gab, die sich über Rennersequenzen aufgeregt haben. Ich kenne auch persönlich recht viele Spieler, die nie so riesigen Fans von Rennersequenzen waren, wobei das natürlich auch so eine Sache ist, wenige Leute konnten wirklich gute Rennersequenzen. Weil das natürlich auch eine ganz andere Art von Erzählen ist. Ich meine, du musst vom Prinzip her für eine gute Rennersequenz musst du zum einen eine sehr gute Technikabteilung haben, die Rennersequenzen auf die Art und Weise umsetzen kann, und zum anderen gehst du plötzlich an die Erzählweise ran, wie ein Film sie vermittelt. Ja. Und das in relativ kurzer Zeit. Plötzlich geht Dramaturgie ganz anders. Du musst viel mehr auf Emotionen setzen. Plötzlich musst du erklären, wie ein Charakter sich fühlt, wie er es ausdrückt mit seinen Augen, mit seinem Blick und solche Sachen. Das hast du halt alles im Videospiel damals vor allem nicht gehabt. Und dadurch gab es auch nicht so wahnsinnig viele Leute, die wirklich richtig gute Rennsequenzen machen konnten. Wenn du aber eine gute Rennsequenz gehabt hast, dann war das natürlich auch umso beeindruckender. Aber trotzdem war es immer noch so, dass du halt klar, rausgerissen wurdest aus dem eigentlichen Spiel. Du siehst halt, ne, 90% des Spiels aus einer gewissen Perspektive, siehst deine Figur in einer gewissen Art und Weise und auch die NPCs auf eine gewisse Art und Weise und interagierst mit der Spielwelt und plötzlich macht es Cut und du siehst einen Film über gewisse Dinge, die passieren, mit einer Figur, die überhaupt nicht aussieht wie deine, mit Figuren, die mit Figuren interagiert, die auch nicht aussehen wie die Figuren, die du aus dem Spiel kennst. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, und, also ja. Nicht überhaupt nicht wahrscheinlich übertrieben, aber ne, wenn man jetzt mal gerade so ein krasses Beispiel so nimmt, sowas wie zum Beispiel Final Fantasy oder nehmen wir auch nur mal Warcraft 3. Also diesen 3-pixeligen bei RTS ist halt nochmal ein bisschen schwierig. Bei RPG-Charakteren hast du ja meistens noch, zumindest im Statusbildschirm dann ein Bild, was auf jeden Fall das Gesicht schon mal sehr viel ähnlicher macht als halt so eine kleine Figur auf dem Strategiebrett. Natürlich, vor allem, du hast natürlich auch wesentlich mehr Polygone übrig für solche Figuren, weil du halt eben nicht 10.000 von denen darstellen musst. Aber ich meine, so als Beispiel jetzt mal zum Beispiel Warcraft 3 nehmen, dieser pixelklobige Arthas, den man da gesehen hat, und der Arthas, den man dann letztendlich in der Videosequenz gesehen hat, die hatten halt nichts miteinander zu tun. Klar, die sahen schon grob gleich aus, war so ein blonder Typ mit langen Haaren, aber das war's dann auch. Von daher macht das echt schon nochmal einen riesen Unterschied irgendwie so, wenn du diesen Bruch quasi hast. Und deswegen glaube ich auch, dass es sich heutzutage gerade auch viele Leute, glaube ich, ein bisschen glücklich drüber sind, dass sie Spielegrafik verwenden können, weil sie sich dann nicht der Aufgabe stellen müssen, das zu behandeln wie ein Film. Und auch nicht sich nicht der Aufgabe stellen müssen, dass das jetzt auch gut in den Stil des Grafikgerüstes des Spiels passt. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich meine, selbst wenn du jetzt heutzutage Story-Trailer oder Zwischensequenzen in Spielegrafik machst, musst du es ja trotzdem in irgendeiner Weise cinematisch umsetzen. Das stimmt schon, ja. Und ich meine, ein gutes Beispiel dafür ist natürlich auch sowas wie Mass Effect 2. Das ist halt so diese Sache. Also früher gab es diesen Bruch. Manche Leute haben das richtig gut hingekriegt, sodass du das quasi nicht gemerkt hast und dass die Sequenzen dich so beeindruckt haben, dass du dich drauf gefreut hast, die zu sehen. Manche haben das weniger gut hingekriegt und da war der Bruch dann wesentlich offensichtlicher. Und heutzutage, und auch früher haben es damals ja schon Leute gegeben, die es in Spielgrafik gemacht haben, und heutzutage ist es einfach so, wie du auch schon gesagt hast, vom Prinzip her gibt es keine richtige Benötigung für Rendersequenzen mehr, weil die Spielegrafik einfach mittlerweile gut genug ist, um auch alles in Spielgrafik darzustellen. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, da merkt man dann auch, was wiederum das für Vorteile hat. Also gerade in so einem Mass Effect, wo du keinen Übergang hast, wo du immer das Gefühl hast, ich bin dieser Charakter, selbst in der Zwischensequenz, weil es eben keinen Cut gibt, sondern weil du einfach nur einen direkten Übergang siehst von, ich steuere ihn aus der Third-Person-View, guck auf ihn rauf von hinten und dann sehe ich, wie die Kamera quasi schwenkt und sehe ihn von vorne, wie er mit jemandem redet. Dann hast du keinen wirklichen Übergang. Dann hast du nicht dieses, ich spiele, jetzt sehe ich, was mein epischer Charakter macht, jetzt spiele ich wieder, sondern du spielst quasi die ganze Zeit, obwohl es eine Zwischensequenz ist. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen vermisse daran, und das ist immer noch so die Sache, sind ein bisschen diese Emotionen. Und gerade so wie Mass Effect macht mir das gerade sehr bewusst. Ich meine, das hast du noch nicht gespielt, aber die Gesichtsanimationen von Mass Effect sind gut, aber jetzt auch nicht überragend. Und das ist so die einzige Sache, die mich so ein bisschen stört. In Rendersequenzen kannst du Emotionen perfekt rüberbringen, weil du wirklich in dem Sinne Schauspieler hast. Und in Videospielgrafik geht das meistens nicht. Und da gab es dann so Beispiele wie zum Beispiel Half-Life 2 Engine, die ja sehr umfangreiche Gesichtsanimationen erlaubt hat. Da war es dann geil, Zwischensequenzen in dieser Grafik zu sehen, weil halt einfach die Gesichter sehr gute Emotionen rüberbringen konnten. Aber das funktioniert halt leider nicht immer. Ja, wobei es auch in der jüngeren Vergangenheit dann doch, glaube ich, ein paar Beispiele gab, die das dann auch wirklich ganz gut hingekriegt haben. Also Heavy Rain hatte auf jeden Fall sehr gute Gesichtsanimationen. Aber gut, Heavy Rain baut auch komplett auf der Story auf. Da muss es super funktionieren. Uncharted, kann ich mich gar nicht so gut dran erinnern, wie gut jetzt die Gesichter waren. Ich kann mich an Uncharted noch erinnern, ich hab dir oft über die Schulter geguckt. Uncharted war so ein bisschen ähnlich wie Mass Effect 2. Du hast schon gewisse Emotionen gesehen, aber zum Beispiel gerade die Augen sind halt nicht besonders ausdrucksstark, weil du mit denen nicht viel machen kannst. Die kannst du nicht groß, also ein bisschen zusammenkneifen und öffnen und schließen und so. Aber vom Prinzip sieht das Gesicht immer gleich aus. So richtig lächeln können die auch nicht überzeugend. Oder aber ich habe jetzt L.A. Noire nicht gespielt, aber das hatte ja auch fantastische Gesichtsanimationen. Ich meine, was heißt Gesichtsanimation? L.A. Noire hat halt Motion Capture mit Gesichtern, ne? Also die haben ja die sämtliche Gesichter gemotion captured. Aber das ist halt so ein Beispiel, weißt du? L.A. Noire war auch sowas, das habe ich selbst auch noch nicht gespielt, das ist auf meiner Festplatte und ich werde es demnächst mit meiner Freundin zusammen spielen. Die super gespannt drauf war und das unbedingt mit mir spielen wollte. Und jetzt werden wir uns nämlich dran setzen, dass wir zusammen spielen. Und L.A. Noire ist natürlich dann wieder so ein extremer Fall, weil da geht's halt um die Gesichter. Und da merkst du dann auch, wie überzeugend sowas sein kann und wie cool das ist, wenn dein Charakter wirklich emotionale Tiefe allein nur durch Mimik und Gestik bringen kann. Und das, was ich daran eigentlich, das krasseste Beispiel in dem Bereich, wie gesagt, L.A. Noire habe ich noch nicht gespielt. Vampire 2 The Masquerade. Bloodlines hieß das. Kaum einer kennt das, das war nie so richtig erfolgreich. Es ist für mich das beste Rollenspiel, das ich je gespielt habe, hands down. Und in diesem Spiel haben sie die Half-Life 2 Engine verwendet. Das ist sogar eigentlich, theoretisch wäre es noch vor Half-Life 2 sogar hat sich rausgekommen. Sie durften es dann aber nicht veröffentlichen, weil es war vor Half-Life 2 fertig, aber sie durften es nicht veröffentlichen, weil Half-Life 2 noch nicht draußen war. Und sie halt, ne, Half-Life 2, Valve wollte keine Spoiler für seine Engine haben. Aber da war es auch so, dass alles in Spielegrafik war und dass die Charaktere zum Teil so krass überzeugend waren, dass ich nie wieder ein Spiel gespielt habe, das einfach eine so dichte Atmosphäre hatte, weil du echt immer das Gefühl hattest, war natürlich auch mega gut geschrieben. Aber trotzdem auch einfach von der Mimik her und von dem, was du in den Gesichtern gesehen hast, egal ob es Angst oder Hohn oder Freude oder irgendwas anderes war, du konntest die Gesichter sehen, musstest den Dialog eigentlich nicht haben und wusstest, was die Stimmung der Szene war. Und das hat mich nachhaltig echt beeindruckt. Und das ist eine Sache, die mit Rendersequenzen super gut geht und in Spielegrafik leider heutzutage noch nicht so gut. Und das ist so der einzige Punkt, dem, wo ich dir der Rendersequenz so ein bisschen hinterher traue. Also es gibt ja immer noch Leute, die das machen. Ich meine, auch sowas wie RTS. Ja. StarCraft logischerweise lebt auch von seinen Rendersequenzen. Ich meine, letztendlich, es gibt ein paar Entwickler, die bleiben immer dabei. Also Blizzard, Square Enix baut auch immer noch Rendersequenzen. Also auch in ihren neuesten Spielen sind immer noch Rendersequenzen drin. Crisis Core, selbst auf der PSP, Crisis Core The Birth by Sleep Kingdom Hearts hatten fantastische Rendersequenzen im Spiel. Also zum Beispiel das Crisis Core Ending, da will ich jetzt auch wieder nicht so sagen, weil das spoilert, aber das Crisis Core Ending oder auch der Kampf zwischen Sephiroth, Angel und Genesis. Ich meine, da sieht man auch, dass Square Enix natürlich durch die, durch den Final Fantasy Film, durch Advent Children natürlich jetzt auch Erfahrung damit hat, vor allem cinematisch Szenen aufzubauen und die auch dementsprechend zu inszenieren. Aber ich glaube, es gibt da so ein paar Entwickler, die immer noch auf Rendersequenzen schwören. Und natürlich, es kommt natürlich auch immer drauf an, was du für ein Spiel hast. Also zum Beispiel Tales, aufgrund seiner Grafik, da bieten sich ja zum Beispiel Anime-Sequenzen sehr viel mehr an. Also da wird ja eher mit Anime-Sequenzen gearbeitet, um wichtige Story-Sachen darzustellen, wo natürlich auch wieder so ein bisschen rauskommt, weil natürlich das Spiel nicht aussieht wie ein Anime, auch wenn es mehr wie ein Anime aussieht als andere Spiele. Es passt trotzdem irgendwie besser zu den Charakteren und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das manchmal auch als Stilmittel ganz gut funktioniert, um einfach die Tragweite einer Szene einfach darzustellen. Ja. Also einfach bewusst diesen Bruch provoziert, um zu zeigen, Achtung, hier passiert jetzt was ganz Wichtiges. Ist natürlich die Frage, ob das gut oder ist oder nicht, ob das Spiel nicht lieber drin bleiben will oder ob er das gut findet, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt was Besonderes aus einer wichtigen Szene. Aber das ist, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, da habe ich echt noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, manchmal ist dieser Bruch auch ganz gut, wo du es gerade angesprochen hast, stimmt es auch. Mir ist gerade gleich spontan sofort eingefallen, Oblivion. Ich meine, selbst heutzutage, Oblivion ist jetzt schon ein bisschen älter, aber auch selbst solche Spiele wie Skyrim und viele andere Spiele, in denen das ist, du hast einen ewig epischen Moment und das weißt du auch, aber die Engine ist einfach nicht befähigt, 10.000 Soldaten darzustellen. Die ist halt einfach nicht befähigt, irgendwie, ne, dir quasi ein großes Schlachtfeld zu geben. Oder dir irgendwie, ne, 25 Meter hohe Gegner zu geben oder so ein Kram. Das kann das Spiel quasi nicht. Das heißt also, es vermittelst dir auf andere Art und Weise, aber manchmal kommst du dir ja schon fast ein bisschen lächerlich vor. Ich weiß, in Oblivion zum Beispiel war es so, da war es letztendlich, du musstest quasi eine Art Endkampf führen in deiner Welt, um dann quasi durch so ein Dämonentor nach Oblivion halt zu gehen. Und da nochmal zu kämpfen. Ist auch egal, was letztendlich quasi der große Zusammenhang war. Und ich glaube, das spoilere ich auch nichts, weil sind wir ehrlich, ne? Diese Elder Scrolls-Teile durch ihre Hauptstory haben sie noch nie, ne, rein überzeugt. Da war immer ein bisschen mehr Faszination mit anderen Dingen drin. Auf jeden Fall gab es eine Szene, wo du durch die ganzen großen Städte vorher gezogen bist und dir Verbündete gesucht hast für diese letztendliche riesige Schlacht, wo die Dämonenarmee durchbricht mit so einem riesigen Rambock quasi so ungefähr. Und diese Szene, da hast du Ewigkeiten darauf hingearbeitet, hast in jeder Stadt, die halt ihre 300 Soldaten oder sowas, hat dir Unterstützung gesucht und am Ende standst du da mit ungefähr 15 Leuten vor einem riesigen Dämonentor mit so einem riesigen Rambock, der da durchkam und 20 Dämonen oder sowas und hast halt die epischste Schlacht, die die ganze Welt retten muss, geschlagen. Aber es waren halt insgesamt 40 Leute, die mitgemacht haben. Und du kamst dir so dämlich dabei vor. Es war so ein riesiges Aufgebaue, weißt du, und letztendlich stehst du da halt so mit 15 Typen irgendwie, wenn du nicht alle überzeugen konntest, hattest du nur 10. Das ist halt so, als würden ja Aragorn und die drei Hobbits vor dem schwarzen Tor stehen. Ja, richtig, genau. Und wer kommt raus? 2 Trolle und 5 Orks. So, und das ist dann halt, weißt du, die Mittelerde entscheidende Schlacht. Und ich glaube, da in dem Moment, ich meine, klar, da hättest du jetzt diese Schlacht hättest du nicht ersetzen können, weil es ein Gameplay-Moment war. Aber wenn man zumindest da am Ende nochmal irgendwie eine kleine Sequenz gehabt hätte oder sowas, die gezeigt, wie wirklich episch dieser Kampf war, glaube ich, hätte mir das wesentlich besser noch gefallen. Und ich hätte zumindest gesagt, okay, so war es in Ordnung. Weil so habe ich mich nachher nur darüber aufgeregt, wie blöd das gemacht war. Und ich glaube, da ist es manchmal gar nicht so schlecht, diesen Bruch zu provozieren, um zu sagen, gewisse Dinge können wir im Spiel nicht darstellen. Wir wissen, dass du in deinem Herzen schon verstehst, wie episch diese Szene ist, aber wir können sie dir in Spielegrafik eben nicht so episch präsentieren, wie sie letztendlich sein soll. Und dann sieht man halt, ne, eine von mir aus Rendersequenz, die halt wirklich zeigt, wie episch diese Schlacht gerade war und dieser Kampf. Und sowas, glaube ich, das ist schon echt gar nicht so, ja, das ist, glaube ich, auch, kann auch echt ein Stilmittel sein, dass man nicht nur sagt, wir zeigen das in der Rendersequenz, weil es dann schön aussieht oder besser aussieht, sondern einfach als Stilmittel auch zu sagen, wir zeigen es in der Rendersequenz, weil wir dich bewusst rausnehmen wollen aus dem Gameplay. Und dir bewusst zeigen sollen, dass es noch epische Szenen gibt. Auch ein anderes Beispiel dafür, in den meisten Spielen, gerade weil die Spiele ja eine gewisse Länge haben müssen und weil es ja auch ums Gameplay geht, keine Ahnung, du schnetzelst dich durch 5000 Gegner, bis du bei irgendeiner Szene bist oder so ein Kram, oder ne, durch 20.000 Gegner, bis du beim Boss bist und so, und dabei kann schon sehr schnell diese Epicness verloren gehen, weil sich viele Gameplay-Elemente zwangsläufig wiederholen. Ja. Wenn es jetzt irgendwie ein Kampfspiel ist, dann wirst du die meiste Zeit in diesem Spiel kämpfen und das auch gegen Gegner, die sich ab und an mal wiederholen und die von mir aus auch episch sein sollen, aber so kommt es halt nicht mehr rüber. Irgendwann kennst du alle Moves, die dein Charakter macht. Irgendwann ist es nicht mehr so beeindruckend, jemanden cool fertig zu machen. Und gerade dann mal zu sagen, okay, und jetzt, wo du das gesehen hast und wir wissen, du hast schon 1000 von denen besiegt, aber jetzt zeigen wir dir nochmal, wie cool du aussehen kannst, wenn du einen einzelnen von denen fertig machst. Und du zeigst quasi eine Rendersequenz so. A la Devil May Cry oder so ein Kram. Also in so einem Spiel wäre es halt gut passend. Oder von mir aus auch Onimusha, weißt du? Letztendlich im Spiel, genau wie du schon gesagt hast, du weißt, du wirst sie nicht so fertig machen. Und du weißt auch, dass es alles nicht so episch ist, wie es da dargestellt wird. Selbst wenn du die Szene nachspielen würdest. Aber das Spiel zeigt dir nochmal, in echt ist es das doch so. In deiner Fantasie kannst du dir vorstellen, ist es doch genauso episch, wie du es gern hättest. Das ist schon ein guter Punkt auf jeden Fall. Und vielleicht auch nochmal so die eine dieser Stärken von Rendersequenzen, die dann jetzt dadurch vielleicht auch so ein bisschen verloren gehen. Ja, ich denke auch, die Memorability einfach dadurch, weil sie, einfach dadurch, dass sie rausgerissen sind aus der Spielegrafik, nehmen sie auch einen ganz anderen Platz in deiner Erinnerung ein, weil sie einfach speziell sind. Die kriegst du nicht so oft zu sehen, sind meistens recht kurz, aber dafür bleiben sie dir besonders in Erinnerung. Ganz einfach deswegen, weil sie halt rarer gesät sind. Ich meine, jeder Final Fantasy Spieler hat eigentlich alle großen Rendersequenzen, die es in Final Fantasy jemals gab, im Kopf. Weil die erstens natürlich super spielentscheidend sind und zweitens natürlich auch einfach, das sind einfach Das sind halt die Story-Höhepunkte, Ich meine, ganz ehrlich, die Kathedrale in Final Fantasy VII, da wahrscheinlich wissen alle, die das hier gespielt haben, jetzt auch sofort, was ich meine. Das sind halt einfach so Sachen, die hinterlassen einfach einen Eindruck, definitiv. Und ich glaube auch, dass es, du hast schon recht irgendwie auch, das ist so eine Sache auch des Controller-Weglegens und kurz nur zugucken. Und nicht sich auf irgendwas anders konzentrieren und nebenher irgendwie kämpfen, ballern, irgendwas machen, sondern einfach Controller weglegen, sich zurücklehnen und sich diese Szene angucken, die gerade passiert. Ein Stück weit war es auch echt immer so in den alten Spielen, auch heutzutage, glaube ich, in vielen ist es für viele einfach auch noch so, waren diese Sequenzen natürlich auch Belohnung. Ja. Weil sie dir quasi, das war der nächste Schritt in der Story. Die Story hat sich nicht weiterentwickelt, während du dich da rumgeprügelt hast. Sie hat sich erst weiterentwickelt, bis du an dem Ende des Prügelns warst. Und dann kam die Sequenz. Und dann wusstest du, wie es weitergeht. Früher natürlich wesentlich mehr als heute, aber du hast schon recht auf jeden Fall. Da gibt's einfach so Szenen, die brennen sich deswegen ins Gedächtnis ein, weil du eine halbe Stunde lang das Spiel gespielt hast, um 30 Sekunden lang diese Szene zu sehen. Und dann bleibt es natürlich hängen ohne Ende irgendwie. Auch wie gesagt bei Warcraft 3. Ich meine, selbst wenn das keine Szenen waren, die jetzt irgendwie spielrelevant waren. Jeder kennt die Szene, wie Arthas zurückkehrt zu seinem Vater. Ja, richtig, genau. Wie Arthas in den Thronsaal kommt zum Beispiel. Aber, oder auch sowas wie zum Beispiel, was gar nicht irgendwie Geschichte erzählt, sondern was eher Ambience ist. Diese erste Szene, die auch in einem Trailer drin war, wo Menschen gegen Orks kämpfen, wo so ein menschlicher Soldat gegen einen Ork kämpft. Auch die werden die meisten Warcraft-Fans noch im Kopf haben, obwohl die ja überhaupt nichts mit der Story in dem Sinn zu tun hatte. Die hat ja nichts verraten. Das war ja nur Ambience quasi. Es war ja nur, um dir zu zeigen, wie diese Welt gerade aussieht. Und trotzdem, glaube ich, werden die meisten noch genau wissen, was da passiert ist. Und wie das quasi gelaufen ist, ne? Und das ist halt so, Ja, aber das ist natürlich auch wieder schwierig jetzt. Wir reden jetzt natürlich in diesen Fällen hauptsächlich von Final Fantasy und Blizzard. Also von Square und ja, Blizzard. Ja, Capcom hat das auch teilweise gemacht. Aber wie gesagt, wir reden ja auch momentan vor allem über Render-Sequenzen. In Japan gibt es natürlich auch viele Spiele, die natürlich dann auch auf Anime, wie gesagt, schon auf Anime-Sequenzen basieren, die ja auch eine ähnliche Funktion haben, nur in einer anderen Form, weil das ja auch keine Spielegrafik ist in der Hinsicht. Ja, klar. Dahingehend bin ich eigentlich auf dieses neue JRPG gespannt, das von Bandai Namco rauskommt. Das heißt Time and Eternity auf Englisch, wo ja die Spielegrafik wirklich aussieht wie ein Anime. Also wo dann eine Anime-Sequenz theoretisch, also so wie ich mir jetzt die Bilder angeschaut habe, wahrscheinlich dich gar nicht rausholen würden, weil das Spiel halt wie ein Anime aussieht. Also nicht, dass die Anime-Sequenz wie ein Spiel aussieht, sondern andersrum. Das ist einfach, ja, das anders das Spiel hat sich der Render-Sequenz. Das wäre halt so, als wenn das Spiel halt aussehen würde wie eine Render-Sequenz. Das wäre natürlich awesome. Ja, aber ist es bei Ni no Kuni nicht ähnlich? Also ich habe jetzt Ni no Kuni noch nicht gespielt und auch noch nicht ja, aber Ni no Kuni sieht dann immer noch mehr aus wie klassisches Cell-Shading, wie Dragon Quest 8. Ah, okay. Ich habe, ja. Ich weiß nicht, der Japanische steht bei irgendwie Tokini, bla bla bla blub. Da sehen selbst die Kämpfe wirklich aus, als wäre das jetzt gerade ein Anime. Also von den Animationen her. Okay, das ist natürlich ganz cool eigentlich. Ja, sowas wäre natürlich dann quasi so, ne? Also der andere Schritt, den wir gerade hauptsächlich haben, ist weg von der Render-Sequenz, jetzt in Spielegrafik das präsentieren. Was man natürlich machen könnte, weil quasi gerade bei Animes macht es natürlich wesentlich mehr Sinn. Eine Render-Sequenz kannst du nicht für ein Spielgrafik mäßig durchziehen. Da hat natürlich auch die Render-Sequenz quasi dann auch ihren Sinn verloren, weil die Render-Sequenz ja eben genau, das soll ja genau bewirken, dass du eben eine im Kontrast zur Grafik sehr schöne Szene kriegst. Aber bei so, wenn man jetzt zum Beispiel ne, im japanischen Rollenspielen dann eher dieses Anime-Element hat und da sind die Zwischensequenzen eher anime-mäßig, dann macht es natürlich Sinn quasi zu sagen, das Spiel machen wir dann einfach, wir machen die Spielegrafik in dem Look, dass man quasi dann da den Unterschied nicht sieht. Also für mich ist es spannend. Also ich muss auch sagen, es gibt, glaube ich, zu meinen großen Videospielmomenten gehören definitiv eine ganze Menge Render-Sequenzen. Und ich glaube, das sagt quasi auch aus, wie schön und wichtig es eigentlich ist. Also es verschwindet, ist ja noch nicht so ganz verschwunden, es verschwindet immer mehr und mehr. Aber ich glaube, ich weiß immer noch zu schätzen, gerade nachdem ich meine, dieser Kerrigan, also der Trailer, der für Heart of the Swarm, der für StarCraft 2, das war ja gar kein Trailer in dem Sinne, dass der speziell als Trailer gefertigt wurde, das ist die Opening Cinematic von dem Add-on. Also. Ja, ist ja ganz oft so. Aber da war es halt auch wieder so, weißt du, das habe ich jetzt sogar einfach noch im Gedächtnis, ohne das Spiel gespielt zu haben. Ich glaube, das kann einfach einen riesigen Eindruck hinterlassen so und das wird, glaube ich, auch einfach so bleiben. Und ich hoffe, dass es immer noch so Firmen gibt, wie zum Beispiel Blizzard, die mehr auf diese Szenen setzen. Was mir zum Beispiel jetzt gerade aufgefallen ist, in Diablo 3 gibt es, glaube ich, nicht doch eine einzige Render-Sequenz. Der erste Trailer war doch komplett Render, oder nicht? Oder das Opening. Ja, klar, der erste Trailer. Ich meine im Spiel. Ja, gut, klar. Das Opening, ja. Ja, ich hab's ja gespielt. Ich kann mich an keine Story-Sequenz erinnern, in der es überhaupt nichts. Es wurde nichts gerendert, glaube ich. Außer halt der Anfang. Und ich überlege gerade, ob das Ende gerendert war. Nö, auch nicht. Überhaupt nicht. Das Ende war einfach dann vorbei. Ja, ich glaube, es gibt in Diablo 3 zum Beispiel, jetzt mal Blizzard irgendwie so zu nennen, ist es eigentlich sehr schade, weil in Diablo 3 gibt es eigentlich keine Render-Sequenz mehr. Selbst wenn die Story erzählt wird, kann ich mich gerade nicht dran erinnern, dass es da Render-Sequenzen gab. Vielleicht erinnere ich mich auch gerade nur. Meine Güte, ja, im Zweifelsfall kriegen wir jetzt super viele wütende E-Mails, wie ich mir erlauben kann, das zu behaupten. Wenn, waren sie auf jeden Fall nicht sehr memorabel, weil ich sie mir auf jeden Fall nicht gemerkt habe, weil ich mich nicht dran erinnern kann, dass wir hier drin gab, auf jeden Fall. Aber ich plädiere auf jeden Fall dafür, ich hätte die Render-Sequenz gerne erhalten. Ich bin ein großer Freund von auf jeden Fall. Und sie macht für mich auch echt einen großen Unterschied, muss ich sagen. Also komme ich aufs Spiel an, aber. Ja, da würde ich mich eigentlich fast ohne irgendwelche Äußerungen sonst noch anschließen. Ausgezeichnet. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch mit dem Hauptthema für diese Woche durch. Von euch wollen wir einfach mal wissen, wenn ihr Bock habt, irgendwie so, was waren denn eure Lieblingsrender-Sequenzen? Joe und ich haben jetzt ja schon einige Render-Sequenzen erwähnt, die wir sehr eindrücklich fanden, auch was Trailer angeht. Was sind eure Lieblingstrailer? Was wäre eure persönliche Auswahl von den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, Cinematic-Trailer oder Render-Sequenzen? Was hat bei euch einen großen Eindruck hinterlassen? Was gehört vielleicht auch zu euren liebsten Videospielmomenten in dem Bereich? Schreibt uns das einfach, wenn ihr Bock habt, irgendwie lasst uns zukommen. Wir freuen uns über alles, wie immer. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Ja, wer hat letzte Woche angefangen? Ich würde sagen, ich glaube, du hast ganz oft angefangen. Ja, vielleicht fängst du mal wieder an. Jetzt fange ich mal wieder an, genau. Also ich kann auch sein, dass ich mich irre und du hast letzte Woche doch nicht. Ich habe letzte Woche auch schon angefangen, aber naja. Ich muss sagen, mein Tasty ist ein bisschen hypokratisch. Das ist mir auch bewusst und ich gehe es offen zu. Ich habe ja nun oft genug auch schon darüber gemeckert, dass ich von Elder Scrolls Online mehr als unbegeistert und mehr als ungehypt bin. Aber das zeigt nur deine Begeisterung für die Reihe an sich, weil wie oft habe ich jetzt schon die letzten Male über Square Enix und Final Fantasy gemeckert und ja, und komischerweise hat mein Tasty was mit Final Fantasy zu tun. Also von daher... Ja, siehst du, bei mir geht's ähnlich. Also, ich habe ja oft genug schon über Elder Scrolls Online gemeckert. Ich bin auch nicht wirklich gehypt auf das Spiel, obwohl ich es vielleicht sein sollte. Was heißt, obwohl ich es gerne wäre. Nicht, ob ich sollte es wahrscheinlich nicht sein. Würde ich jetzt sagen, aber ja. Richtig. Aber ich bin's auch letztendlich nicht. Aber trotzdem, als dann natürlich rauskam, man kann sich für die Open Beta von Elder Scrolls Online bewerben, ich gedacht, naja, eine Chance geben musste dem Spiel, ja. Also, ich habe mich auf jeden Fall, es war letztendlich der Tasty ist folgender. Die Open Beta läuft, beziehungsweise startet demnächst von Elder Scrolls Online und man kann sich derzeit noch bewerben, um teilzunehmen. Das Ganze ist relativ einfach, man füllt da wie immer, die meisten von euch werden das kennen, jeder, der schon mal irgendwie bei einer Beta teilnehmen wollte, die in dem Sinne geschlossen, beziehungsweise ist ja nicht mal Open Beta, ist ja eigentlich eine geschlossene Beta, weil ich halt bewerben muss. Auf jeden Fall startet die Beta demnächst und man kann sich einfach auf Elder Scrolls Online dafür bewerben, um als Beta-Test angenommen zu werden. Und was habe ich getan? Ich habe mich halt heute dann doch als Beta-Tester beworben. Mal gucken, was bei rumkommt. Kann ja gut sein, dass ich tatsächlich so genommen werde. Mir wurde mitgeteilt, dass meine Chancen höher als der Durchschnitt sind. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, weil ich mir die Zeit genommen habe, am Ende noch zu schreiben, warum sie unbedingt mich nehmen soll und nicht einfach irgendwen anders. Aber auf jeden Fall, ja, die Beta startet demnächst, ihr könnt euch bewerben und ich würde sagen, wenn ihr euch auch nur ansatzweise irgendwie für Elder Scrolls beziehungsweise wenn ihr euch vor allem auch für MMOs interessiert, dann kann es ja vielleicht nicht schaden, euch da mal zu bewerben. Wenn ihr euch bewerbt und genommen werdet, dann schreibt uns bitte, weil wenn ich im Zweifelsfall auch genommen werde, dann könnte man ja mal zusammen irgendwie, ne, das ist dann so Hörer und Moderatoren gemeinsame Zeit verbringen quasi. Also auf jeden Fall, ne, wenn ihr angenommen werdet, beziehungsweise auch von mir aus, wenn ihr euch bewerbt, meldet euch einfach mal bei mir, beziehungsweise bei uns unter uncommontaste@gmail.com und ja, dann spielen wir zusammen ein wenig Elder Scrolls Online, gegebenenfalls, falls ich auch genommen werde und falls mich das überhaupt nicht alles auch von Anfang an ankotzt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal Zeit dafür. Aber naja, letztendlich... Zumindest kannst du dann sagen, ich habe die Beta gespielt und ich weiß, dass es kacke ist. Richtig, und ich weiß, warum ich scheiße finde, weil ich die Beta gespielt habe. Stimmt, da habe ich immer eine Begründung zu meckern und ist doch auch was wert auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht, ehrlich gesagt, vielleicht begeistert mich die Beta auch und ich bin danach völlig irgendwie Feuer und Flamme für das Spiel. Ich bezweifle es aber. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ja auch der neue Trailer, der Render-Trailer hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig weggeblasen. Aber naja, wie gesagt, alle, die es interessiert, bewerbt euch auch für die Beta und falls ihr genommen werdet, meldet euch bei uns, dann wird zusammen gezockt. Das ist mein Tasty für diese Woche. Perfekt. Dann komme ich jetzt zu meinem Tasty. Das hat, wie ich jetzt vorhin schon erwähnt habe, mit Final Fantasy zu tun. Und zwar, wie manche von euch vielleicht wissen, ist Final Fantasy letztes Jahr am 18. Dezember stolze 25 Jahre alt geworden und damit älter als ich es bin. Mhm. Und zu dem Anlass haben ein paar Leute auf Gamer Escape in Zusammenarbeit mit etlichen Final Fantasy und Square Enix Fanseiten ein fantastisches E-Book zusammengestellt, also ein E-Book, mit das 129 Seiten stark ist und das von Fans gemacht ist für Fans, das die letzten 25 Jahre Final Fantasy Geschichte Revue passieren lässt. Man kann sich das Ganze kostenlos sowohl als PDF oder als JPEG-Files oder wie auch immer in verschiedenen Dateiformaten runterladen und ich habe mir das gestern runtergeladen und habe mir das angeguckt und es sieht wirklich super gut aus. Also wenn sie das gedruckt verkaufen würden, würde ich mir definitiv überlegen, was zu kaufen. Also was halt drin ist, natürlich Retrospektiven zu den verschiedenen Teilen. Es sind Entwicklerbiografien drin, Interviews, sehr interessante Artikel zu interessanten Story-Theorien, sowohl Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, zur Musik, zur Entwicklung des Kampfsystems, zu den Ablegern, Tactics und Crystal Chronicles und so weiter, wie Final Fantasy überhaupt entstanden ist, warum Final Fantasy irgendwann von der Nintendo-Konsole runter ist und zu Sony gewechselt ist. Das alles findet ihr wirklich sehr informativ und sehr gut geschrieben auf diesen 129 Seiten. Wie gesagt, es wurde von vielen verschiedenen Autoren zusammengetragen, die alle entweder Betreiber von irgendwelchen Fan-Websites oder Blogs sind. Jeder Final Fantasy Fan würde ich definitiv raten, sich das auf jeden Fall runterzuladen, kostet eh nichts, und sich das mal anzuschauen. Ich habe gestern reingeschaut und habe dann festgestellt, dass ich 2 Stunden später dann die Hälfte des Buches durchgelesen habe. Es ist besonders empfehlenswert, wenn ihr dabei noch die Soundtracks habt und dann bei den jeweiligen Retrospektiven dann den Soundtrack noch dazu spielen lässt. Tolle Retro-Momente, ohne das Spiel zu spielen. Jeder, der ein paar Teile aber noch nicht gespielt hat, dem soll gesagt werden, das ist wie gesagt für Fans gedacht. Das heißt, es sind auf jeden Fall Story-Spoiler in den jeweiligen Retrospektiven drin. Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn man bestimmte Teile noch nicht gespielt hat und noch spielen will. Aber ansonsten wirklich ein super tolles Projekt. Wie gesagt, schade, dass es nicht gedruckt gibt. Ich würde es mir definitiv kaufen. Wir werden auf jeden Fall den Link online stellen und dann... Cool. Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Auf jeden Fall super begeistert gewesen. Ausgezeichnet. Ja, das werde ich mir, glaube ich, ehrlich gesagt auch mal angucken. Also ich bin ja zum Beispiel mittlerweile kein Final Fantasy Fan mehr so wirklich. Aber ich habe ja auch so meine Momente gerade mit 7 und 8 gehabt irgendwie und auch mit den noch älteren Teilen. Also ich glaube, so reingucken würde ich da definitiv auch mal. Vor allem, wenn es umsonst ist, das ist ja wieder so eine Geschenkengau, schaut man nicht ins Maul. Also kann man sich ja sowieso nicht beschweren. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Definitiv. Super. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche wieder durch. Mit unseren Tasties haben wir dann quasi hiermit die Folge wie immer abgeschlossen. Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Dieser sogar wahrscheinlich mit den zwei Franchises, die uns beide irgendwie, also persönlich irgendwie am meisten bedeuten. Oh ja, das stimmt tatsächlich, ja, das stimmt, du hast recht. Final Fantasy für dich und für mich definitiv Elder Scrolls. Auch wenn ich, ne, wie gesagt, auch wenn wir beide mit den neuesten Endeavor unserer Franchise nicht 100% zufrieden sind. Wir haben auf jeden Fall unsere Probleme, aber wie ich auch schon neulich in der Diskussion gesagt habe, ja, viele Leute sagen nach 13, die Serie ist tot, aber ich oute mich da mal. Ich habe Final Fantasy 8 gehasst und danach kam das grandiose Final Fantasy 9. Das heißt, nach einem Tiefpunkt wie Final Fantasy 13 kann es eigentlich nur auch wieder besser werden mit 15. Ich bin auf jeden Fall immer noch optimistisch. Du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das ist ja auch gut. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Elder Scrolls Online doch noch gut wird. Oder wenn nicht, dann scheiße ich halt drauf. Und bei mir ist es ja das Schöne immerhin, es gab nur bislang ein MMO, das noch nicht rausgekommen ist, von dem ich nicht ganz so begeistert war. Alle Spiele davor kannst du mich komplett als großer Fanboy in das Buch der Schande eintragen, quasi. Ja, es ist mir nur gerade so eingefallen, weil natürlich, man kann, wie gesagt, zu den neuesten Teilen oder neuesten Entwicklungen stehen, wie man will, aber wenn man sich dann ein bisschen überlegt, dann gibt's dann doch immer eine Franchise, die dann das eigene Videospielleben dann doch mit am meisten beeinflusst hat. Ist auch definitiv so. Also bei mir könnte ich auch behaupten, das ist wahrscheinlich Elder Scrolls. Also dieses Open-World-Rollenspiel, allgemein Rollenspiele ist schon sehr, ja, das war schon definitiv Elder Scrolls, was wieder geprägt vielleicht hat. Vielleicht sollen wir darüber auch mal ein Hauptthema machen. Ja, wir sollten einfach mal ein Hauptthema machen, vielleicht auch mal Retrospektive machen, auch einfach unsere private über unsere beiden Lieblingsfranchises. Über unsere größten Spielemomente, beziehungsweise spezifisch unsere beiden Lieblingsfranchises. Das könnte man tatsächlich mal machen. Ja, das wäre vielleicht, wenn ihr das hören wollt, dann schreibt uns doch mal, dass ihr das hören wollt. Dann machen wir das demnächst mal, aber wahrscheinlich wird es sowieso irgendwann nochmal auf dem Plan stehen. Also wenn ihr zwei Fanboys im Fanboy-Mode hören wollt, dann schreibt uns einfach und dann gibt es das nächste Mal volle Packung, 3 Stunden monologisierend Joe und Merlin. Nicht mehr aufeinander reagieren, sondern immer nur, wenn gerade Ruhe ist, selbst reden. Über ihre Vorlesung. Elder Scrolls 1. Richtig. Oh, awesome. Das wäre schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir das ja mal. Gut, dann würde ich sagen, ja, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. In 2 Wochen habt ihr uns wieder beide in Deutschland, was natürlich für euch völlig irrelevant ist, aber uns beiden freut es. Das heißt, für euch ist es auch gut. Und dann wird es vielleicht in 2 Wochen auch schon mal die ersten Ankündigungen geben für das, was wir dann endlich umsetzen können, was schon lange geplant ist, zu gemeinsam zocken. Noch so ein paar andere kleine Projekte, die erst wieder laufen können, wenn Joe und ich wieder zusammen in Deutschland sind und nicht nur zusammen in Deutschland, sondern wieder in derselben Butze quasi wohnen. Von daher könnt ihr gespannt sein, was dann in 2 Wochen so passiert und ja, damit verabschieden wir uns, hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt, auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünschen euch noch, ja, schöne Zeit bis zum 20., wo es dann irgendwie großes PlayStation 4 Reveal wahrscheinlich gibt. Ach nee, Quatsch. Genau. Wir hören uns ja vorher auch noch. Ja, für alle Fälle. Richtig, wir hören uns vorher noch. Genau. Dann habt ihr hoffentlich beschissene Zeit, Mann. Ich wünsche euch auch schöne 2 Wochen und freue mich dann auch wieder, euch von Deutschland aus wieder mit Neuigkeiten versorgen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Wird wieder ganz bromantic. Also, ja. Jungs und Mädels, hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Haut rein und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, awesome. Sehr gut. Perfekt.